Moin moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Plauschangriffs. Heute haben wir ein klein wenig was anderes vor, nachdem ich bei der letzten Aufnahmesession gemeinsam mit Etienne, Simon, Trant und Dennis zusammengesessen habe und über Dark Souls gequatscht habe, haben wir im Anschluss noch ein klein wenig über Monster Hunter geredet mit Etienne und Trant. Das ist insgesamt nicht ganz so lang geworden, etwas knapp über eine Stunde. Deshalb gibt es neben dem Monster Hunter Podcast zusätzlich noch eine kleine Session, die ich für ein anderes Format aufgenommen habe mit Fabian und Daniel. Da haben wir nämlich so knapp auch nochmal etwas über eine Stunde über Far Cry 3 Blood Dragon gequatscht. Gibt es deshalb heute mal ein kleineres und etwas bunteres Gequatsche-Mischmasch. Viel Spaß! Hadouken! So, und damit wären wir beschwingt zurück nach einer kurzen, kleinen Pause. Ist das Kabel hier noch? Ja. Ja, wir haben gerade sehr ausführlich über Monster Hunter, wollte ich schon sagen, wir haben über Dark Souls und Demon's Souls gequatscht und just in der Pause, wie der Zufall es will, auch gerade zu der Ausstellung, könnt ihr gerne gucken, es ist gerade im Angebot im PlayStation Network für 9,99 €, Demon's Souls. Ja, nee, nicht 8,99 € hast du eben gesagt? Ja, 8,99 €, weil ich noch PlayStation Plus habe, da gibt es nochmal 10% Rabatt obendrauf und ich meine, ich habe jetzt zu Hause nur die asiatische Version rumliegen. Ne? Ich muss mal sehen, wie es auf den europäischen Servern abgeht. Das war es mir, glaube ich, wert, dass ich da nochmal investiere. Und du musst die scheiß Disc nicht mehr einlegen. Bei 9,99 € gibt es jetzt wirklich keine Ausreden mehr. Also ganz ehrlich, muss man jetzt einfach mal wirklich mal sagen. Ja, gut. Das zu Dark Souls, Demon's Souls. Aber natürlich, wir haben es ja am Anfang schon angedeutet, rein spielerisch ist diese Serie natürlich nicht ganz mit der Souls-Serie zu vergleichen, aber der Suchtfaktor, speziell was dich angeht, Trant, du versuchst schön, wie du hier versuchst, eine Verknüpfung zu schaffen zwischen den beiden Spielen, obwohl der einzige Grund, warum wir über die beiden Spiele labern, ist der, weil wir halt Bock drauf haben oder so. Weil wir Bock drauf haben und vor allem, weil es gibt kein Parallel. Ja, aber auch keinen zeitaktuellen Bezug und so. Nee, wir machen das einfach mal. Trant, verwassel mir doch nicht hier die schöne Überleitung, ja? Sie haben ich weiß, dass sie auch sehr zu schätzen ist, dass du so professionell Sie haben einen hohen Süchtigkeitsfaktor, wo man sich gerne dann dranhängen kann. Es gibt in beiden Spielen Schwerter. Können wir auch über Civilization noch reden, ey. Und du hackst bei beiden große Monster kaputt, aber auf jeweils eine andere Art und Weise. No. Hm. Wir reden natürlich von Monster Hunter oder, nee, da gibt es keinen Spezialnamen oder sowas dafür. Monster Hunter, du. Oder wie die, stimmt. Monster Hunter. Wie die Japaner dort sagen. Ich sag das auch immer gerne mit A hinten dran. Hunter, ist es dann meist. Monster Hunter natürlich, aktuell, ich glaube, ihr beide habt euch jetzt extra, nicht jetzt, natürlich, Wii U holt man sich ja sowieso schon, aber ich glaube, das ist das Spiel, was ihr am ehesten daraus spielen wollen würdet. Monster Hunter Tri Ultimate. Also ich habe mir die Wii U nur wegen dem Spiel geholt. Ich habe auch gar kein anderes. Und das ist auch das, deswegen hast du auch eigentlich auch geholt, Trant, oder nicht? Ja, tatsächlich. Monster Hunter Trial. Das war auch eine Redaktions-Wii U, aber ich möchte ja dann meinen Save nicht auf der Redaktions-Wii U haben, also hallo. Der ist nicht übertragbar, schätze ich mal, ne, bei solchen Spielen, oder? So einfach. Oh, da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, da gibt es so Workarounds oder gab es jetzt ein Patch, wo das geht, ja. Also Monster Hunter Tri in der Originalfassung ist auch das einzige Monster Hunter, was ich ein bisschen länger gespielt habe. Ein bisschen auf der PSP noch das 2 Ultimate oder Monster Hunter Freedom Ultimate oder sowas. Nee, Freedom Unite hieß das. Freedom Unite. Wir können ja mal kurz ein bisschen durchgehen. Monster Hunter selbst, ich hatte immer ein bisschen was davon gehört. Das gab es ja so Mitte der 2000er für die PlayStation 2, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Und in dem Zuge, also es war quasi auch so das Argument, weswegen man sich eine Festplatte für die PS2 holen sollte damals. Die war damals recht neu. Und Monster Hunter war so das erste Ding, was es so richtig supported hatte mit ein bisschen Installation und kürzeren Ladezeiten oder sowas. Ja, oder warte mal, verwechsel ich das gerade mit dem Network-Adapter? Also die Festplatte, wenn du eine Festplatte in die alte PlayStation 2 reintun wolltest, kannst du zum Beispiel mit Final Fantasy 11 damals kaufen. Ja. Die hat gleichzeitig die PlayStation 2 um einen Netzwerkanschluss erweitert. Der war nämlich so nicht von Haus aus drauf. Ja? Genau. Da gab es hinten zwar so eine Aussparung, wo die Festplatte rein kann. Das war an sich eine normale IDE 3,5 Zoll. oder doch 3,5 Zoll Platte, glaube ich, gewesen. Nur ansonsten hätte die PlayStation 2 keinen Netzwerkanschluss gehabt. Du musstest okay, ja, da war das beides, also Platte und Netzwerkanschluss waren genau, da hattest du hinten so gefühlt, wie du früher so einen Action-Replay an die PlayStation 1 gepackt genau. hast, so einen schwarzen Balken noch dran und innen drin, was in die PlayStation 2 reinging, kam die Festplatte und außen war dann der Netzwerkanschluss. Das heißt, egal, ob du online wolltest oder ob du die Festplatte nutzen wolltest, dieses Ding brauchtest du schon mal. Ja. Ne? Und Spiele wie eben so ein Final Fantasy 11, was nur damit funktioniert hat, hat so das ein bisschen vorangetrieben. Ich glaube auch sowas wie Resident Evil Outbreak hat das auch nochmal unterstützt, ja. so festplattentechnisch. Ja, aber ich glaube, ey, wer hat schon online auf der PS2 gespielt? Das Einzige, was ich online auf der PS2 gemacht habe, war, glaube ich, eine Handvoll Matches Killzone 1 oder irgendeinen der Shooter ja, dort. Ja, SOCOM gab es ja dann noch. SOCOM gab es ja dann noch. SOCOM oder eins von denen, glaube ich, habe ich mal eine Handvoll Matches gemacht, aber es war schon sehr ungelenk verglichen mit dem, was du selbst vom Dreamcast noch gewohnt warst, was du mit dem Verbinden und so weiter angeht. Also PlayStation 2 online, wenn du nicht gerade so der Final Fantasy Fan gewesen bist, war es nicht so dolle. Monster Hunter konntest du zumindest Sachen, Daten auf der Festplatte installieren, haben eine Handvoll Rollenspiele eben auch gemacht. Ich glaube, später konnte man speziell, wenn man dann so entsprechende Software und Mods so hatte, seine Spiele auf der Festplatte auslesen, dass man die Discs nicht mehr reintun muss, aber das war schon wesentlich mehr Aufwand, der von Haus aus nicht vorhanden war. Also Monster Hunter hat es unterstützt, dass du weniger Ladezeiten dort hast. Wäre es denn sonst ein Spiel gewesen, wo du dann davor sitzt, 40 Sekunden laden bis zum nächsten Bildschirm? Oder? Ja, weiß ich nicht. Also generell war das Spiel ja von Anfang an so ein bisschen Ladezeiten verseucht, weil du auch in der Mission immer, wenn du von einem Gebiet zum nächsten wechselst, was halt echt kleine Gebiete sind, muss man mal sagen, dann lädt es ewig. Also auf der PS2 hat es, glaube ich, lass mich nicht lügen, mindestens mal 10 Sekunden gedauert oder so. Und auch auf der PSP waren die Ladezeiten von Gebiet zu Gebiet auch immer echt lang. Und das war schon damals vorsintflutlich. Also damals gab es ja auch schon sowas wie GTA 3, weißt du? Und ja, das war schon. Eine ganze Welt, die dann gestreamt wurde. Und da hast du dir dann bei Monster Hunter gedacht, sag mal, was soll denn das? Warum muss ich mir immer diese hässliche Landkarte zwischen den, zwischen den Gebietswechseln angucken? Das kriegst du doch auch so rein. Das war super nervig. Und das war auch gleich so ein Ding, weswegen man bei Monster Hunter am Anfang gesagt hat, so, ach nee, ey, das muss man echt nicht spielen. Ja, es ist auch ein bisschen in der Ära dort leicht untergegangen. Das ist so das letzte Drittel der PlayStation 2 gewesen. 2005 hast du vergleichbar, sagen wir mal, Shadow of the Colossus, ne? Was auch die PlayStation 2 ordentlich getriezt hat, aber dort auch natürlich viel vergleichbares Zeug, wo du gegen große Monster gekämpft hast. Auch God of War 1 oder ich glaube sogar, nee, 1 müsste da zu der Zeit gekommen sein, zwei Jährchen später. War das sozusagen dann für mich gefühlt eins unter vielen gewesen und ich hatte es nicht wirklich so direkt auf dem Schirm gesagt. Ich finde, das kann man auch schwer nachvollziehen, irgendwie das Spiel. Also ja, man trifft ja heute immer noch ständig Leute, was ist das eigentlich, was ist das eigentlich? Die Frage wird nie aufhören, was Monster Hunter eigentlich ist. Und ich finde auch, der Name ist so generisch. Also einerseits ist er cool, weil er genau das beschreibt, was es ist. Wollte ich gerade sagen, es aber, macht keinen Hehl daraus, was es also, ist. Also als ich das erste Mal gehört hatte, bevor ich es gesehen hatte, dachte ich erstmal an sowas wie Pokémon. Weißt du, so klingt es für mich. Das hätte es durchaus sein können. Also ein bisschen sammeln tust du da ja auch, aber mehr so die Schädel und ja, genau. statt die Tiere selbst zum Angriff. Aber da gab es damals halt schon so coole Trailer irgendwie. Ich glaube, das war schon zum ersten Teil, die das super gut eingefangen haben, was Monster Hunter ausmacht, weil da wurde halt immer so Spannung aufgebaut. Du hast die Ingame-Charaktere gesehen, wie sie rumschleichen oder auch mal was sammeln in der Wildnis und so. Und sie schleichen dann hinter einem Felsen hervor, um so einem Monster aufzulauern und dann greifen sie es an und alle Waffen werden vorgestellt und dann siehst du auch so einen Moment, wo jemand eine Falle aufstellt. So eine riesengroße Fallgrube und das Monster wird reingelockt oder sie stellen so Fassbomben hin, das sind große Holzfässer, die explodieren bei Kontakt und das war alles in diesem Trailer drin und das hat es schon echt sehr gut umschrieben, was Monster Hunter ausmacht. Dann gab es auch noch so ein paar Renderbildchen, wo halt gezeigt wurde, wie sie mit den Monstermaterialien ins Dorf gehen und da ist so ein kleiner Wichtel, der Schmied und dann wurde gezeigt, wie er da so, was weiß ich, eine Schuppe schmiedet oder so und dann kommt ein Schwert mal raus und da haben sie alles so schön sympathisch, wie die Trailer auch heute sind, alle irgendwie so umrissen, was Monster Hunter ausmacht. Ja, wenn man sich einen Trailer angeguckt hat, hat man damals schon gecheckt, was es eigentlich ist. Aber sonst so, ich weiß nicht, hat irgendwie komische Wahrnehmung hat das Spiel. Vielleicht kann man da auch wieder eine kleine wie spricht man das aus? Lele. Parallele? Ja. Ist es? Parallele, das hört sich so falsch an. Eine Parallele zu Dark Souls oder Demon's Souls dort ziehen, das ist ein Spiel, was vielleicht ein bisschen unscheinbarer gewesen ist oder verkannt im Sinne von der Souls-Serie, aber es ist irgendwie was, was gewachsen ist mit den Jahren. Ja, irgendwann hast du ja auch immer wieder mal was davon gehört und speziell in Richtung Japan aus, wo es dann irgendwann später richtig explodiert ist. Ich glaube, das Schöne an der Monster Hunter Serie ist eben, sie macht einerseits keinen Hehl daraus, was sie ist. Andererseits ist sie sehr konsequent in dem, was sie umsetzt. Ne? Sie soll den Spaß vermitteln, wie es ist, so ein riesiges, großes Monster zu jagen, im besten Fall im Verbund zusammen, und nimmt dabei oder macht spezielle Entscheidungen, was die Steuerung angeht, was die Art, wie man es macht. Also ich glaube, ich kenne wenige so Monster-Jagdspiele, die vor Monster Hunter entstanden sind, die sich wie Monster Hunter gesteuert haben. Dieser Trägheit mit diesem ganz, ganz speziellen Timing, wo, glaube ich, als Neuling du nicht so gut zurechtkommen kannst. Genau, also wenn man jetzt unbedingt Parallelen zwischen den beiden Spielen herstellen will, dann kann man das anhand der Waffen machen. Siehst du, du hast ja auch vorhin gesagt, Eddie, bei Dark Souls gibt es so viele verschiedene Waffenarten mit verschiedenen Movesets. Das macht Monster Hunter auch aus, weil wenn du da so ein Großschwert nimmst, was halt so doppelt so groß ist wie du selbst, dann bewegt sich das auch entsprechend schwerfällig. Der Charakter braucht lange, um es auszuholen, und der lässt auch nur auf den Boden knallen, wie so ein Donnerbalken, weil das geht nicht anders. Das ist einfach zu schwer, um es in der Luft anzuhalten. Und so ist es ja bei Dark Souls auch. Diese Cleaver, weißt du, diese fetten Dinger, das ist genauso. Und so, das wäre halt eine Parallele, dass die Waffen sich nicht, die sind nicht einfach nur Eye-Candy. Nicht nur vom Handling her, sondern auch von der Art und Weise, wie man mit seiner Waffe verschmilzt, sag ich mal, und sich identifiziert, ist es sehr ähnlich. Weil im Gegensatz zu so klassischen Looten und Leveln spielen, wie zum Beispiel bei Diablo oder so, wo du ständig die Waffe wechselst und was Neues findest, hast du bei Dark Souls oder bei der Souls-Reihe und auch eben bei Monster Hunter hast du im Prinzip eine Waffe, und dann findest du Materialien, und mit diesen Materialien machst du die Waffe stärker. Und das ist eine andere Herangehensweise, die aber unheimlich auch motivierend ist, also die mir auch ziemlich Spaß macht, die aber auch gleichzeitig, naja, sie kann halt auch dröge sein, weil es kann halt auch mal sein, dass du halt echt lange mit einer Waffe spielst, bis sich mal was Neues tut, weil dir die Materialien fehlen oder weil du halt nicht genau das gefarmt hast, was du brauchst. Aber ich finde, das ist so eine ganz starke Komponente, die in beiden Spielen ist, und halt die epischen Kämpfe, also dass du halt wirklich, gut, du bist nicht Permadeath irgendwie, aber du gehst ja auf eine Mission, und dann hast du halt, gut, du hast drei Leben, aber du hast diese Mission, dieses Vieh jetzt zu erlegen. Ja. Und das ist halt schon. Das fand ich auch immer am coolsten am Monster Hunter, weil für mich war auch immer ein Vergleich dieses Fantasy Star Online oder Universe, was ja auch so ein typisches japanisches Online-Rollenspiel ist, wo man eben zu viert loszieht und macht Höhlen voller Mobs kaputt. Und das sind recht simple Kämpfe, sage ich mal, wo man nicht ganz so viel in Echtzeit taktieren muss oder nicht so viel Geschick an den Tag legen muss, auch. Aber es ist eher so, es ist noch grindiger, sage ich mal. Und bei Monster hat mir immer gefallen, dass es so kleine Blödsinnsmobs, die dich zu Hunderten stürmen, die gibt's da nicht. Also das Ziel in der Mission bei Monster Hunter ist immer ein großes Monster. Und das ist eigentlich ganz cool. Man lässt das Vorgeplänkel weg, das Vorspiel, und kommt sofort zum Hauptteil, nämlich den Boss. Jetzt, wo du sagst, tatsächlich, Fantasy Star Online, ist eigentlich nicht zu übersehen, die Parallelen, speziell wenn du im Verbund mit anderen Leuten dort genau, unterwegs bist. Genau, zu viert losziehen. Es ist eigentlich die gleiche Spielmechanik, nur wie Trant sagt, dass du halt bei Monster Hunter ist die Konzentration auf ein großes Monster, und bei Fantasy Star Online waren es halt auch kleinere Mobs und so. Ja, du hast dich irgendwann dort ja auch mehr, das Vorgeplänkel, das nehme ich so mit, aber die Endgegner dann meist im Verbund dann besiegt. Ja, komm, wir besiegen mal wieder Dark Falls oder wie die da gehießen haben. Ich will jetzt auch nicht Fantasy Star Online schlecht reden, mir hat es auch super lang viel Spaß gemacht, aber das ist halt so ein Merkmal, ne? Da muss man sehr viele kleine Mobs platt machen, und wenn du das zum 100. Mal machst, dann ist das halt auch keine Challenge und keine Herausforderung mehr. Oder ich will noch ein weiterer Punkt, weil wir gerade bei Parallelen zwischen den beiden Spielen waren und die Leute sich vielleicht auch fragen, warum ist das ein Podcast? ist aber eher aus der negativen Richtung her, ist auch, was den Einstieg angeht. Ja, die Sperrigkeit. Die Sperrigkeit, genau. Also das ist halt bei Monster Hunter ähnlich wie bei Dark Souls. Es wird dir relativ wenig erklärt. Also es gibt schon so ein bisschen Tutorial und es wird ein bisschen was erklärt. Du bist nicht ganz alleingelassen, aber es sind auch ganz viele Sachen, gerade am Anfang, wenn man keine Ahnung hat, wo man überhaupt keinen Plan hat, was man machen muss, wofür ist es eigentlich gut. Also gerade, man merkt es ja auch, Trant kann es sicherlich noch besser erklären, weil er hat es mir ja auch beigebracht, aber ich habe dann zum Beispiel dem Dennis versucht, für Monster Hunter zu erwärmen. Und du merkst so richtig, oh fuck, wir haben ihn verloren, hast du auch gesagt. Merkst, genau, wir haben ihn verloren, wir haben es nicht geschafft, ihm zu erklären, dass es aber noch geiler wird, ja. Und was das Spaßige daran ist, und er sagt einfach nur, okay, jetzt habe ich hier Bärenfell und hier habe ich irgendwelche komischen Bienen und hier habe ich Blumen und was bringt das alles? Und auch hier ist es wie bei Dark Souls, dass das schon alles Sinn ergibt und dann auch im Laufe des Spiels wieder wie so kleine Zahnrädchen ineinander greift und du wirklich so ein, ja, ich will nicht sagen, so ein Farmville-mäßiges Wirtschaftssystem aufbaust, aber es geht schon in die Richtung, dass du plötzlich irgendwann auf ganz vielen unterschiedlichen Gebieten sammelst und machst und tust und dann als Jäger wirklich auf deinen Missionen davon profitierst, aber das erschließt sich halt am Anfang nicht. Und das ist halt, also bei Dark Souls ist der Anfang ja nicht ganz so langwierig. Oder Demon's Souls, weißt du, weil dann irgendwann, wenn du dann mal so weit bist, lass uns 5 Stunden sagen, dann geht's los, weißt du, und bei Monster Hunter dauert das, glaube ich, schon, das kann noch ein Stück länger dauern, weißt du, weil du dann auch viele kleine Babymonster machst, du musst sehr lange sammeln, was du gemeint hast, und es häufen sich schon am Anfang sau viele Items an, wo du keinen Plan hast, was die bringen, und alles, was du erklärt kriegst, sind halt immer in diesen kleinen Textboxen, war schon immer so, wo auch jeder sagt so, Alter, ey, ich will jetzt einfach mal Action haben, und du bist immer nur am Lesen und hast auch so das Gefühl, das ist nur Bullshit, was dir da erzählt wird, weil Textboxen klickt man immer weg und das ist ganz sperrig und so, und bis sich einem das erschließt, könnte es noch länger dauern als bei Dark Souls, glaube ich. Ja, ich glaube auch, also der Part, auch gerade von den Monstern her, die interessanten Monster, richtig geile, spektakuläre Monster, das dauert richtig lang, bis die kommen, ja. Du bist echt am Anfang ja auch schon gut beschäftigt mit verhältnismäßig mittleren oder kleineren Monstern. Ja. Und der richtige Spielspaß, meiner Meinung nach, kommt sowieso erst, also dann im Online-Modus. Mhm. Ich habe dann am Ende irgendwie fast nur noch online gezockt, Monster Hunter. Und nur, wenn ich mal irgendwie was farmen musste, was jetzt kein anderer farmen musste, bin ich alleine in den Offline-Modus gegangen. Aber richtig Spaß macht es erst dann auch gerade bei der Wii U mit dem Chat, wenn du irgendwie 3 Leute hast noch dazu. Also man ist zu viert und jeder kennt, jeder weiß, was zu tun ist, jeder hat seine Aufgabe, man so schon fast eine nonverbale Kommunikation, weil irgendwie ist klar, okay, wir machen einen Ratter los, alles klar, dann nehme ich das mit, du nimmst das und das, alles klar, und dann läuft das alles auch schon fast automatisch und sehr professionell ab. Und das macht dann halt ja, aber auch Bock. Das gibt wirklich ein cooles, ja, je nachdem, genau, kommt ja natürlich auch echt aufs Monster und auf die Quest an, aber das, da stellt sich dann erst so der richtige Spaß ein. Aber wenn ich so überlege, wie ich angefangen habe mit hier Yaggis jagen, drögelang, stundenlang irgendwelche Fische fangen und so ein Shit. Ich muss kurz noch was erzählen. So, ich habe nämlich, war kurz auf Reisen und da war ein Journalistenkollege, der hat Monster Hunter auf dem 3DS angefangen. Und ich saß im Bus so schräg hinter ihm, sodass ich aufs Display gucken konnte. Ja. Ey, und das war so, es war so, klar, so fängt jeder an, so habe ich auch angefangen. Er hat halt ein Großschwert dabei gehabt und hat halt diese kleinen Dinos kaputt gehauen. Und das Großschwert geht voll langsam. Und natürlich hat er auch immer nur Dreieck gedrückt, weil das war ja der Schlag, mit dem man anfängt. Aber es dauert ja auch voll lang, wenn du nur Dreieck hämmerst, bis du wieder schlagen kannst. Da gehen 5 Sekunden ins Land. Eigentlich sollte man dann lieber so einen horizontalen Schlag machen. Und ich habe das gesehen, weißt du, er hat auch voll oft die Waffe nicht weggesteckt, sodass er dann halt mit dem gezogenen Großschwert nur mit 2 Sachen pro Stunde rumgelaufen ist. Spiel das Spiel nicht falsch, du Idiot. Nicht nur, jo, das ist ganz normal so, aber es ist halt, man, ja, das Gefühl durch die, Verhaltensweisen in Spielen, die du so über Jahre antrainiert hast, wenn du die anwendest auf Monster Hunter am Anfang, dann ist das so kacke. Das Schwert wegstecken ist eigentlich so ein Ding, das muss man verinnerlichen, genauso wie nach einem Schlag erstmal wegrollen, um diese Recovery-Phase abzubrechen. Der Stamina-Balken, den es ja auch noch gibt, aber genau. Das ist der Stamina-Balken in Dark Souls. Genau, oder? Da musst du mit haushalten, du musst mit diesen Widrigkeiten umgehen lernen und entsprechend gegensteuern. Also so eine Ausweichrolle mit dem Großschwert ist unerlässlich, und wenn du es halt nicht machst, dann der Charakter wuchtet das Schwert nach dem Schlag erstmal voll lang hoch. Also der zieht erstmal, schafft's nicht, zieht nochmal kräftiger und dann hat er's wieder in der Hand, und das dauert halt voll lang. Und wenn du so spielst, dann denkst du dir, Alter, wollt ihr mich verarschen oder was? Bei jedem anderen Spiel, God of War oder bei irgendwelchen Schnetzlern, geht es zacki zacki, der drückst einen Knopf und die Aktion kommt. Vorhin, du warst nicht da, aber da hat der Simon auch gesagt, für ihn ist es halt voll verbrauchte Spielzeit, wenn man verreckt und so, dann ist der nicht wenigstens ein Level aufgestiegen oder so, ja? Und das hast du halt bei Monster auch, bei Monster Hunter, du steigst keine Level auf, sondern dein Charakter wird nur stärker durchs Equipment, ja? Und die richtig guten Sachen oder Sachen, um dir neues Equipment zu sachen, da brauchst du halt von 6 verschiedenen Gegnern oder von 5 oder wie auch immer 3 unterschiedliche Sachen. Einer ist ein Rare Drop, den kriegst du eh nur, wenn du den 10-mal killst einmal. Und es dauert wirklich, bis dein Charakter Form annimmt, bis er wirklich besser wird. Ja. Dann hast du so Sachen wie diese Schärfe gerade, wo du als Nicht-Monster-Hunter-Spieler überhaupt nichts mit anzufangen weißt. Das ist für dich einfach nur eine Farbe. Okay, jetzt ist grün statt orange, super. Und das motiviert dann einen vielleicht auch nicht, weil auch das Moveset ändert sich ja nicht. Das ist so ein Kritikpunkt, den ich an Monstern, da habe ich schon mit Trant schon mal drüber gesprochen. Es gibt zwar, weiß ich nicht, 8 oder 9 verschiedene Waffentypen. Also jetzt wieder 12. Und das ist wahrscheinlich schon eine ganze Menge. 12 verschiedene Waffentypen. Aber im Prinzip, wenn du Großschwert spielst und, sag ich mal, du willst es perfektionieren und die meisten bleiben, also so wie ich das mitgekriegt habe, bleiben bei einer oder vielleicht zwei Waffen so. Also war es bei mir, ich habe Großschwert gespielt und Langschwert und ich habe nämlich eine Axt gebaut. So, ja. Sogar und der Producer, ich hatte den mal getroffen, hat er mir ganz stolz gezeigt, seine Statistik ist 100% Hammer. Der hat nie was anderes benutzt. Genau, also die meisten Leute spezialisieren sich auf eine Waffe. Das bedeutet, dass du eigentlich im gesamten Spiel ein und das gleiche Moveset hast. Ja, und da ist dann auch nicht so die Mega-Abwechslung drin, weil ob das jetzt 100 Schaden mehr macht oder weniger, kriegst du ja jetzt in dem Sinne auch nicht wirklich mit, ja. Also es hat immer die gleiche Animation und macht immer den gleichen Impact. Es sieht halt anders aus, was ja auch schon eine Motivation ist. Aber generell ist das halt alles, das sind alles so Sachen, die irgendwie, die motivieren nicht so direkt. Das ist nicht so wie bei Diablo, du hast eine Waffe, die macht 13 Schaden, killst einen Gegner, kriegst eine neue Waffe, die macht 20 Schaden. Okay, da bist du natürlich sofort dabei. Bei Monster Hunter spielst du 10 Stunden, baust dir einen neuen Hammer und er hat 50 mehr Schaden und grüne Schärfe. Und das war's. Und dann denkst du dir so, geil, dafür habe ich jetzt 10 Stunden lang irgendwelche Viecher gejagt. Ja, also im Grunde merkst du das ja dann schon. Also es ist auch schwer, wenn du zum Beispiel dir eine Waffe baust, mit der du dann gar nicht klarkommst. So, ach, ich probiere mal eine Lanze aus. Und steckst da halt Ressourcen rein, die du lang gefarmt hast. Und merkst dann so, das ist ja total doof. Das funktioniert ja gar nicht. Da sagt dir ja auch keiner. Also, dann sind die weg. Genau, auch da könntest du wieder einen Führer gebrauchen, der sagt so, hier, mit der Waffe kommst du gut klar. Konzentrier dich jetzt auf dieses Upgrade und steck da dein Geld rein, damit du schneller vorankommst. Ja. Man kann auch Scheiße bauen dann. Und dann ist die Gefahr, dass man am Anfang schon die Lust verliert, noch höher. So, weil sich einem das einfach nicht erschließt. Also es ist auch nicht so, wie du sagst, es ist nicht so gedacht, dass man die Waffen wild durchwechselt oder dass man sogar 5 Waffen mit auf die Quest nimmt und so, wie es bei Shootern ist oder bei, oder auch bei Dark Souls hast du ja ein paar Schwerter dabei. Genau, und da wechselt dich einfach mal. Nee, die wird schon eher so zu so einem Freund und du musst dich auch auf eine entscheiden, die du mitnimmst auf eine Quest und das ist dann auch nur die Waffe, die du hast. Und Und dann gibt es noch so Sachen wie diese Perks, ja. Das habe ich selbst erst nach ein paar, weiß ich nicht, 50 Stunden oder so, habe ich es überhaupt erst gerafft, weil du dann auch überhaupt erst dazu kommst, dass die entscheidend werden, ja. Dass du hast dann zum Beispiel so gewisse Skills wie zum Beispiel Wegrollen und wenn du das auf plus 10 hast, dann verbessert sich dieser Skill. Und dann gibt es zum Beispiel Steine, die du in die Waffen oder in die Rüstung setzen kannst, die dann den Skill plus 2 erhöhen oder so. Mhm. Wenn du halt auf plus 10 kommst, davor macht es nichts. Wenn du den plus 9 hast, plus 9 bei Abrollen ist wie plus 0. Genau, ist der Skill nicht aktiviert. Aber bei plus 10 hast du ihn quasi aktiviert. So, und da musst du dann halt richtig, da gibt es so viele verschiedene Skills und manche sind dann halt so, die machen dir Rollen plus 5, aber dafür Decken minus 5. Das heißt, wenn du 2 von denen reinmachst, hast du zwar jetzt das weit weg Rollen aktiviert, aber dafür das Blocken deaktiviert. Und da musst du dann echt, das ist richtig Mathematik, da verbringst du teilweise stundenlang. Ist so wirklich stundenlang in Menüs und versuchst irgendwie das so zu machen, dass du das Beste von allen Seiten hast, dass du möglichst ein minus 9 kriegst noch bei dem, damit es nicht aktiviert wird, aber ein plus 10 von dem. Und das sind dann so Sachen, die machen sich im Spiel bemerkbar in dem Sinne, dass du 1 Zentimeter weiter wegrollst. Ja, das ist eigentlich echt krass. Also, aber ich finde, das haben sie auch geschickt gemacht, weil erstens mal dieses kryptische Slotten, weißt du, was du gerade beschrieben hast, was so lang dauert, was keiner rafft und was so wirklich Zeit in Anspruch nimmt, weil du da rechnen musst oder ausprobieren musst und so. Aber auch gleichzeitig, dass die Skills so eigentlich sehr klein sind, was ihre Wirkung. Genau, was ihre Wirkung angeht. Dieses Rollen ist ein gutes Beispiel. Ich meine, einen Zentimeter weiter rollen, Alter, das ist doch total ungeil, aber nee, es macht geil. Ja, es macht im Spiel super bemerkbar. Und es ist klar, wenn du, das Gute an Monster Hunter ist, dass du auch irgendwie nie überpowered bist. Die Balance ist einfach gewahrt. Es soll ja irgendwie schon spannend sein. Und wenn da halt ein Skill ist, der einfach nur bewirkt, dass du dir nicht mehr die Ohren zuhalten musst, wenn ein Monster brüllt. Das klingt auch so unspektakulär. Oh, ich halte mir jetzt nicht mehr die Ohren zu. Aber der Witz ist halt, dass wenn die Monster brüllen, du erstmal gestunt bist und bist dadurch offen für Attacken. Und wenn du diesen Ohrstöpsel hast, dann lässt sich das viel angenehmer spielen. Und so Rüstungssets haben dann halt so manchmal 3 bis 4, 5 Skills. Also die guten haben dann 5 Skills. Und das ist eben das große Ziel, diese Rüstungssets zu sammeln, um für die verschiedenen Monster halt die entsprechenden Rüstungssets zu haben. Also dadurch gibt's auch nicht nur ein bestes Rüstungsset fürs ganze Spiel oder eine beste Waffe fürs ganze Spiel, sondern du sammelst halt so eine Garnitur an ganz verschiedenen Sachen und davon gibt's auch genug. Also, lass mich lügen, 100 verschiedene Rüstungssets und 200 Waffen oder so, keine Ahnung, sau viel. Und das macht halt den Reiz aus, diesen ganzen Quatsch zu sammeln, um immer mal zu switchen. Ach, jetzt hier habe ich ein Feuermonster, dann nehme ich eine Rüstung mit hoher Feuerabwehr und am besten noch bebensicher, damit mich das Beben nicht erschüttert. Und eine Wasserwaffe. Genau, eine Wasserwaffe noch. Und Brandabwehr soll die Rüstung auch noch haben, damit ich dann im Vulkan nicht schwitze und Energie verliere. Also so kann man sich dann halt seine ganzen Sachen zusammenstellen, zusammensammeln, um für die verschiedenen Missionen besser gerüstet zu sein. Deswegen gibt es da auch so viel zu tun. Also man kommt nicht irgendwann mal ans Ende und sagt so, ja, das habe ich jetzt erreicht und das, jetzt gehe ich. Also bei Monster Hunter Tri war es ja zumindest so, dass du von Anfang an, wird dir zumindest gesagt, da, dieses Riesenmonster kommt bald oder dieses Riesenmonster wütet dort und du musst aber stark werden, damit du es besiegst. Wenn du das irgendwann besiegt hast, dann geht es aber trotzdem weiter. No? Ja, ja, ach, naja, das war so der halbherzige Versuch, eine Story einzubinden. Sonst ist die nicht so wirklich vorhanden gewesen. Nee, da, nee, no? Aber ich, das finde ich, das ist halt natürlich ein Riesenunterschied zu Dark Souls. Deswegen sind das auch komplett andere Spiele. Sie haben dann halt die Geschichte eines Dorfes etabliert in allen Teilen, was halt Jäger beherbergt, die das Dorf beschützen, und dann wird dann auch immer mal so ein großes Erzfeindmonster etabliert, auf das man hinarbeitet. Das wird immer mal so angeteased. Ja, müssen wir das Dorf vielleicht auflösen, dann wäre scheißegal, ob dort die Monster herumwüten oder genau, nicht. Genau, wir gehen einfach weg. Dann dabei sind. Das Online, wenn es so wie bei Phantasy Star Online ist, ist das alles so instanziert, ne, dass du dann in der Hubwelt im Dorf dann sozusagen gehst, ey, dieses Monster will gejagt werden, wer will dazukommen? Genau, ja. Ne? Das ist so dann dort stattfindet, weil ich weiß speziell, Monster Hunter wird auch gerne mal in Richtung mit der PSP dann in Verbindung gebracht. Hierzulande natürlich zwar auch, PSP hat sich zwar auch einigermaßen okay verkauft, aber die hat ja quasi, Monster Hunter hat die PSP am Leben gehalten in Japan und über mehrere richtig Jahre. Richtig populär gemacht, ne? In Japan. Weil eben durch dieses Ad-Hoc-Gameplay, ne, normalerweise mit der PSP kann zwar auch online gehen, aber die Japaner, wenn die in der großen Frequenz immer dabei hatten, da sitzen wirklich im Zug mal 6-7 Leute, die Monster Hunter dabei haben, und können im Zug dann spielen. Und ich glaube, so funktioniert es ja auch auf den Handhelds, ja, dass sich so wirklich viele Gleichgesinnte finden und dann wird es erst gut. Genau. Also ich glaube, die hatten da sogar auch richtige Meeting Points für Monster Hunter Spieler. Das war dann, wie hießen das? Capcom Center? Also es gibt wirklich Treffpunkte, wo man sich zum Monster Hunten trifft, glaube ich. Lass mich jetzt keinen Scheiß erzählen, aber das ist halt, ja, wissen wir alle. Das ist schon richtig, das ist eine Riesennummer da. Die sind wahrscheinlich dann auch erkennbar, irgendwelche, die dann sich so vercosplayen oder verkleiden mit so Rüstungszeug und einfach mit der PSP da rumlaufen. Das ist, ich bin der, ich bin der. Dann will ich mich da dann gleich angucken. Monster Hunter Tri war 2010 schon. Ja, 2010. Na, das wurde ja jetzt noch einmal remaked sozusagen, obwohl Monster Hunter 4 bereits in der Mache ist. Mhm. Na, das kommt aber für 3DS, glaube ich, und nicht für Wii oder Wii U. Genau, nur 3DS leider. Was war denn jetzt so richtig der Beweggrund? Ist ein bisschen so das Gefühl immer gehabt, Monster Hunter ist immer so für die Konsolen rausgekommen, wo es jetzt nicht so richtig viel Sinn ergeben hat. Ne? Ja, PlayStation 2 war... Genau, ich finde auch strange. Wirklich, das hat irgendwie immer, also auf der PS2 von mir aus, klar, aber das war ein Online-Spiel, was jetzt nicht für eine Online-Konsole erschienen ist. Und aber gut, es sollte das Online-Feature anschieben, daher alles klar. Es sollte das Feature anschieben. Es gibt nur eine Japan-exklusive Xbox 1-Version, oder? Irgendwie wie sowas? War das denn? Also Xbox 1? Nee, ich glaube, auf der Xbox 1 gab es das nicht, Ich glaube, es gab es auch auf der Xbox 1, ich muss aber nochmal nachchecken. Auf jeden Fall war irgendwie was Japan-exklusive, was überhaupt keinen Sinn, oder die PC-Version nur in China oder also, sowas. Wenn, was du meinen könntest, wäre die Xbox 360-Version von Monster Hunter Online. Okay, das könnte Frontier. Das könnte es vielleicht sein. So genau, in der also bei Monster Hunter Frontier sind ja die PC-Ableger, die es auch nur in Japan gibt, wahrscheinlich noch in anderen asiatischen Ländern, und das hat ja auch schon zig Versionen. Da gab es dann auch einen Ableger für die Xbox 360, was auch wieder eigentlich Käse ist. Also, es gab es nur in Japan, wo die Xbox eigentlich gar nicht verbreitet war. Und wahrscheinlich auch nur deswegen, um die Xbox weiter zu verbreiten. Aber das Spiel gab es doch da schon auf dem PC. Also, von daher kann das ja eigentlich kaum ziehen. Und ich glaube, es war auch noch ziemlich schlecht. Ich habe es nie selber gesehen oder gespielt, aber ich habe gehört, so, das hat nicht mal ansatzweise so dieses Standard-Monster-Hunter-Niveau. Und das ist schon wieder so eine seltsame Entscheidung. Also hätten sie das zumindest auch in den Westen gebracht, weißt du, dann ist die Xbox verbreiteter und dann hätte man da doch auch noch mal was rocken können. Es wäre die Möglichkeit gewesen, da noch mal was zu tun. Hier erst richtig, ja klar, die PSP-Titel hat man hier auch ein bisschen gespielt, aber es war natürlich nie so als der große Hit aus Japan tituliert worden, also erst mit der Nintendo. Für PSP-Verhältnisse hat sich der Titel hier wohl auch gut verkauft, aber es war jetzt kein Zugpferd, wie es das in Japan war für die PSP. Da haben wir neulich auch drüber geredet, so ich bin fast der Meinung, die wollen nicht, dass der große Durchbruch gelingt. Also ich meine, irgendwie einer, also zumindest im Westen, oder das ist wieder so japanische Arroganz oder so, ich weiß es nicht, wo die einfach, die ziehen einfach knallhart ihr Ding durch, habe ich das Gefühl. Und das sind einfach Japaner. Das war ja auch schon, das ist wie die Geschichte von Sega oder so. Die scheißen da einfach drauf, was super smart wäre oder sich dem Weltmarkt zu öffnen, sondern die sagen einfach, nein, traditionell wird es so gemacht und wir machen das so und so bleibt es auch, weil, ich meine, allein Monster Hunter, die Symbole oder so, ja, wenn du dir das mal anguckst, nee. Also die ganzen Items, die du sammelst, sind total nichtssagende Symbole im Prinzip. Wenn du 100 Stunden gespielt hast, dann weißt du ungefähr, wie was aussieht. Aber als Anfänger siehst du da nur, du wirst wahnsinnig, ja. Und da sind lauter so kleine Stolpersteine, die wir auch eben auch schon angesprochen haben. Dazu kommt, auf welchen Konsolen die das releasen, ja. Dass es da immer noch keine richtige Hi-Res-Variante für Europa oder so gibt. Ja. Für die Xbox oder für die PlayStation 3 oder so. Jetzt kündigen sie ein neues an, Monster Hunter Online, aber wieder nur für den asiatischen Markt. Nur für was China. Aber eigentlich, nur für China, wo der, jeder denkt, so, gibt uns das. Das sieht doch super geil aus. Da würden wir doch uns einen rechten Arm für opfern, um das zu zocken. Aber nein, die denken da irgendwie nicht dran. Und stattdessen kriegen wir wahrscheinlich wieder irgendeinen lame Ableger für die Vita oder für den DS oder so. Ja, wobei, für die Vita hätte ich es ja gerne, weißt du? Ich glaube, Sony würde sich auch sehr freuen, wenn es für die Vita kommt. Also nach Monster Hunter Freedom Unite habe ich echt gedacht, so okay, jetzt kommt die PS3, da wird es ein Monster Hunter auf der PS3 geben. Und spätestens da fing eigentlich der ganze Leidensweg an, weißt du? Weil das ist dann nie erschienen. Das ist dann nach gewisser Zeit zu Nintendo gewandert, was jetzt nicht unbedingt schlecht sein soll. Aber geben wir es zu, die Wii als Die Wii ist die Low-Res-Grafik. Die Wii ist die schlechteste eigentlich geeignete Konsole dafür. Das ist die Grafik, ein richtiger ist nicht schön, Schlag in die Magengrube von jedem Fan, muss man einfach mal sagen. Das Spiel war geil, aber trotzdem, es war ja auch komplett neu, mit neuem Content, neuen Monstern, aber nein, es war nicht HD und HD gab es zu dem Zeitpunkt halt schon lang, verdammt nochmal. Und so hat sich das dann weitergezogen. Also dann wurde Monster Hunter 4 angekündigt, habe ich gedacht, ja, wie geil ist das denn? Aber dann exklusiv für den 3DS, wenn da jetzt auch noch Wii U stehen würde, würde ich schon sagen, okay, das ist doch cool, aber nur für den 3DS, verdammt. Der nicht mal einen zweiten Stick hat. Okay, dann kann ich mir das Circle Pad Pro kaufen, aber es ist alles, das ist so immer voll mit Kompromissen, die ganze Geschichte. Dann halt Monster Hunter Online ist natürlich auch das beste Paradebeispiel, weil jetzt machen die ein Monster Hunter Spiel mit der CryEngine und die kriegen das nicht. Die Gerüchte schwanken immer hin und her, dass ob es kommt oder nicht. Angeblich hätte Crytek mal aus Versehen was gesagt, so, ja, das soll international released werden und so, aber die haben dann diese Meldung wieder zurückgenommen und dann damit da keine Gerüchte aufkommen, es soll erstmal nur in China erscheinen. Und dann, warum, was soll das? Da bist du rasend bei. Vielleicht sind da lauter Sachen, die wir als Gamer, als Außenstehende nicht wirklich im Blick haben, von wegen Exklusivverträgen und Entwicklungszeiten und so weiter. Ich habe ein bisschen das Gefühl, bei der Monster Hunter Serie ist so ähnlich wie Dragon Quest in Japan. Dragon Quest als beliebteste Rollenspielserie geht immer dahin mit dem neuesten Spiel, was gerade die erfolgreichste Plattform ist. Das Problem ist, wenn die Entwicklung dieses Spieles anfängt, dann ist es logisch, für diese Plattform zu entwickeln, aber wenn es dann da ist, hast du auf einmal den Salat. Ne? Mhm. Dragon Quest 8 kam noch für die PlayStation 2, super Rollenspiel, grafisch schön, tolles Spiel und so weiter. Dragon Quest 9 exklusiv für den Nintendo DS, weil der DS die erfolgreichste Form gewesen ist. Alle haben geschrieben, was soll denn das? Mhm. Dragon Quest Online, Dragon Quest 10 Online auf der Wii. Ja, ist gerade rausgekommen, als die Wii U schon in den Startlöchern war in Japan. Aber ein Wii Online RPG. Daran ist, oh Mann. Nicht nur, dass das für so verschiedene Plattformen kommt, aber vor allen Dingen, das ist ja nicht Nintendo, von dem wir hier reden oder so, wo klar ist, okay, die wollen ihre Konsole pushen, sondern das sind Third Parties, ja. Das heißt, ein Capcom oder ein Enix oder so, die können ja ohne Probleme voll den Sellout machen. Gerade Capcom. Gerade die wirklich Capcom. Jedes Spiel hundertfach auflegen für jedes System. Da kann ich mir nur vorstellen, dass es da irgendwelche exklusiven Deals gibt, wo richtig viel Kohle fließt, weil anders leuchtet es mir nicht ein, dass ein Spiel wie Monster Hunter nicht auf jeder erdenklichen Plattform erscheint. Eben. Ich denke, das ist so eine Art Spiel, was nicht ganz Monster Hunter oder Demon's Souls ist, aber sowas wie Dragon's Dogma, Dark Arisen. Es wäre eigentlich, wenn die ein richtiges Monster Hunter anstatt dessen gemacht hätten, hätte sich niemand beschwert. Und irgendwas muss ja der Beweggrund gewesen sein, dass sie gleich ein neues Franchise aus der Taufe dann dort heben. Ne? Also irgendwas ist da bestimmt noch vermauschelt in Richtung Nintendo. Auf jeden Fall, das steht außer Frage, dass es so ist. Das ist ähnlich so wie mit Resident Evil damals gewesen, was dann auch nur für ein GameCube kam erstmal. Die Capcom 5, ganz großes Ding. Oder auch Final Fantasy mit Sony. Betrug. Ja, da kann man halt schon sagen, also da hat sich Sony leider irgendwie den dicken Fisch durch die Lappen gehen lassen, weil das wäre wahrscheinlich das Ende der Vita oder sowas. Das hätte einen guten Boost für die Vita gegeben, garantiert. Was geht denn jetzt gerade mit der PSP ab? Überall kommen da neue japanische Rollenspiele raus und alle wundern sich, was ist denn hier los? Dritter Frühling oder was? Und die Vita kommt nicht aus dem Quark. Ja, ich glaube, die PSP verkauft sich tatsächlich auch so noch besser in Japan aktuell als die Vita, einfach weil du noch diese ganze Nachlese dort hast und auch hier in Europa jetzt durch die ganze digitale Distribution, da kommen eben diese Japano-Strategie-Spiele, Rollenspiele und so weiter dafür raus. Ich habe auch gerade hier PSP US Dungeon Crawler gekauft, Class of Heroes 2, gerade frisch rausgekommen in den USA. Ne, und das im Jahr 2013, wo die Vita eigentlich seit 2 Jahren schon fast existiert. Also das ist alles noch die Nachwehen, die wir durch Monster Hunter hatten und genauso das Problem, dass Monster Hunter jetzt auf einer Plattform ist, wo sie natürlich mehr Leute erreichen mit dem 3DS und ja, eventuell der Wii U, obwohl das ist ja mehr eine Umsetzung, aber letzten Endes als Fan der Monster Hunter Serie wünscht man sich vielleicht noch die letzte Evolution zu einer richtigen Online-Konsole hin. Stell's dir vor mit der Xbox Live Infrastruktur, ne, mit den ganzen Freundeslisten und richtig, wo du dann wirklich vernünftig funktionierendes Online-Gaming hast, mit der ganzen PC-Welt, ne, wo du dann auch noch mit Mods, mit speziellen Servern. Ja, das ist halt wieder auch so eine Sache, weißt du, bei der Xbox, die ist schon seit 1000 Jahren gibt, kriegst du halt spielübergreifende Nachrichten. Wir kennen es alle, übers Dashboard. Und dann ploppt eine Nachricht auf und du hast halt eine Message von einem Kumpel aus der Freundesliste. So, bei Monster Hunter ist es so, das Miiverse bei der Wii U ermöglicht dir nur Nachrichten über Miiverse und ja, die Benachrichtigung ist das blaue Leuchten des Home-Buttons. Genau, und du kannst dann halt auch nicht, bei der Xbox drückst du den Guide-Button und dann ist die Nachricht da. Und so, bei der Wii U musst du halt erstmal das Miiverse starten und dann diese Nachricht suchen, weißt du, und dann musst du nicht sogar Monster Hunter beenden, um Miiverse zu starten? Ich glaube, es läuft im Hintergrund immerhin weiter, aber trotzdem dauert das ja eine gewisse Zeit lang, weil du startest da ja ein ganzes Programm. Und bei Monster Hunter ist es auch so, wenn du lokal spielst, dann bist du auch wirklich komplett offline, weißt du? Du siehst nicht, ob jemand online ist oder so. Wie oft musst du dich erstmal einloggen, in eine Lobby gehen und zu gucken, ob Freunde von dir online spielen? Erstens das und du empfängst da auch keine Nachrichten. Also wenn da einer zu dir sagen will, wenn du lokal spielst und ein Online-Kumpel will sagen so, ey, komm ins Spiel, dann musst du dich eigentlich anrufen, weil anders erreicht er dich nicht. So haben wir damals Monster Hunter Try, weißt du, als wir doch eine frühe Version hatten, ausprobiert. Sie haben übers Telefon, dann probiert über Skype halbwegs. Es gab ja noch dieses Nintendo-Mikrofon, was für die Wii noch dazu gepackt wurde, was auch beschissen funktioniert hat. Ja, weil es ein Raummikro war. Du es hast war ein ja Raummikro, was du Fernseher gestellt, an Fernseher dann packst und es hört sich an, als ob du gerade mit jemandem von vor 50 Jahren redest am Telefon. Ja. Dein Gefühl, das sind alles so Sachen, wo ich zum Beispiel nicht wirklich den Bock hatte, in so dieses Online-Zeug da einzusteigen, weil es einfach so viele unnötige Hürden gegeben hat auf der Nintendo Wii zumindest. Also jetzt bei der Wii U ist es halt so cool, dass das Mikro eingebaut ist in der Lautsprecher und kannst du halt easy kommunizieren und kannst du halt auch irgendwelche Headsets benutzen. Also ich steck da mein iPhone-Kopfhörer rein, der hat ein Mikro und das ist mein Headset. Okay, das weißt du, so spiele ich dann immer und habe sauberen Klang und das ist echt ganz cool. Was würdest du dir denn sonst wünschen für die Zukunft, unabhängig davon? Wir wissen, eine neue Plattform, wo alles funktionieren könnte, wäre cool, aber hast du auch irgendwelche inhaltlichen Wünsche in Richtung Monster Hunter? Boah, ist schwer, ey, weil was man an der Formel ändert, irgendwie, das kann auch schnell nach hinten losgehen. Ich hatte ja diesen Gebietswechsel angesprochen, ne, mit diesen Ladezeiten dazwischen. Die sind jetzt nur noch 2 Sekunden lang und nerven nicht mehr. Aber da wird natürlich auch von allen Kritikern sofort die fragen sich als erstes, warum machen die denn das nicht Open World oder warum muss da eine Ladezeit dazwischen sein? Und das ist das, Eddie, was würdest du sagen? Ich kann das nämlich nicht beurteilen, ob das Spiel anderes wäre, wenn das nicht wäre. Im Moment ist es nämlich so, dass es kleine Arenen sind. Weißt du, so ein Level besteht aus 8, 9 Gebieten und zwischen denen wechselt das Monster immer, das flieht und du musst hinterherlaufen und man spricht sich auch ab über die Nummern, die diese Räume haben. Also, wenn das Monster markiert wurde mit einem Farbpal, sagt man, oh, es geht in die 7 oder so. Also, ich habe jetzt auch noch nicht die perfekte, bessere Idee, aber das wäre die Frage, ob es schlechter wäre. Ich habe schon das Gefühl, es ist noch Potenzial da. Also ich finde, es nimmt schon ein bisschen. Also ich sag's mal so, Monster Hunter hat einen, wie ich schon vorhin gesagt habe, ist teilweise schon sehr mechanisch. Gerade wenn man in höheren Leveln spielt, dann ist es wirklich schon fast nonverbale Kommunikation. Komm, wir gehen da, der ist eine 1, okay, du machst das, ja klar. Es ist wenig. Ich weiß nicht, es entsteht wenig aus der Welt heraus oder so. Also es gibt wenig Geheimnisse zu entdecken in den Welten. Das Beste ist irgendwie vielleicht mal eine Abkürzung oder so. Ich finde, das habe ich ja auch schon mal gesagt, da könnten noch geilere Sachen passieren. Zum Beispiel, dass wenn man zu viert kämpft gegen ein Monster, dass zwei in einem anderen Bereich kämpfen und müssen zum Beispiel einen Damm aufschlagen, cool, der dann Wasser reinspült, der dann und die anderen müssen währenddessen das Monster beschäftigen oder so. Also da könnte man noch so interaktive Elemente reinbringen und noch ein paar Aufgaben, während man das Monster erledigen muss. Also da sehe ich schon noch Entwicklungspotenzial. Ist schwer. Also du hast recht und das klingt auch erstmal reizvoll, aber du hast ja auch schon dieses riesen Sandmonster gemacht. Jen Moran heißt der. Das ist ja erstmal imposant. Und das ist dann eher sowas, was du meinst. Da sind dann vier Leute auf so einem kleinen Wüstenschiff, so ein Boot mit Segel und so. Und die schwimmen da die Wüste entlang. Und dann taucht neben dir ein Ding auf, was dreimal so groß ist, das ganze scheiß Boot ist. Das ist so wie eine scheiß Insel, Mann. Und dann musst du das halt bekämpfen, indem du Armbrustmunition sammelst und schießt mit der Armbrust drauf. Dann gibt es noch so einen Gong, so ein Riesending, der unterbricht das Monster, wenn es eine Attacke macht. Dann gibt es noch so einen großen Speer, so einen Drachenspeer. Damit stichst du das Vieh ab, wenn es von vorne kommt. Das sind alles nur begrenzt einsetzbare Hilfsmittel. Es gibt noch eine Kanone, da muss man Kugeln sammeln und schießt die dann auf das Vieh drauf. Und es gibt noch so einen Ballistenbinder, also man schießt quasi Pfeile von der Balliste ab und dann ist das Monster erstmal kurz festgebunden, sodass man auch da eine Attacke unterbrechen kann oder es kurz festhalten kann. Das sind so Sachen, wo das Team zusammenarbeiten muss, um eben dieses Riesengerät niederzuringen. Aber da finde ich den Goldbart besseres Beispiel. Aber warte mal, lass mich nur kurz sagen, weil das ist eigentlich ein Ding, was die Leute ungern machen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist am Anfang total spannend und geil und du als ich das erste Mal gemacht habe, bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil es so episch war. Aber das ist was, was auf Dauer nicht mehr so zum Grinden Bock macht, weißt du? Weil da wird es noch mechanischer. Aber weißt du auch warum? Weil es einfach langweilig ist, weil es keine Herausforderung ist. Genau, und die coolen sind eigentlich eher diese anspruchsvolleren, die von sich aus anspruchsvoller agieren und krasse Attacken haben, die dich. Es müsste, ich habe jetzt auch, wie gesagt, ich habe ja auch nicht die goldene Lösung oder so. Ich sag nur, was momentan der Fall ist, ist, du kämpfst gegen einen Rathalos, dann kämpfst gegen einen roten Rathalos, gegen einen rosanen Rathalos, gegen einen Rubinen-Rathalos, gegen einen was weiß ich für einen Rathalos und der wird dann immer schneller. Mhm. So. Und du, aber der hat im Prinzip immer das gleiche Moveset. Mhm. Du hast immer das gleiche Moveset. Irgendwann ist einfach völlig klar, wie es abläuft. Ja, es ist einfach so eine der Gegner ist eingespielt, du bist eingespielt, das Team ist eingespielt und es ist einfach nur noch ein Runterrattern von Zeit, damit du die Ressourcen sammelst. Ja, da ist kein richtiger Spannungsmoment mehr. Oder ich weiß aber du auch musst nicht, auch mal sagen, soll. Wann dieser Punkt eintritt. Ja gut, nach 140 Spielstunden oder was. Ja, okay. Ja, oder vielleicht noch ein bisschen später. Also da ist so viel Zeug drin irgendwie, dass dieser Moment der Langeweile, wenn man es darauf runterbricht, bis der eintritt, ist schon viel Zeit ins Land gegangen, weißt du? Ja. Und dann entscheidet sich das natürlich, was für eine Art Spieler bist du. Willst du eher diese neuen Erlebnisse haben? Oder ich ziehst du deinen Hauptspaß aus Sammeln? Dann gebe ich dir ein anderes Beispiel. Du kannst bei manchen Gegnern kriegst du als Drop oder bei manchen Quests kriegst du als Drop so nicht Rezepte, aber Baupläne für Waffen oder so, ja. Da könnte man zum Beispiel auch noch was rausholen, dass du einfach, ich weiß nicht, dass du noch epischere Sachen finden kannst oder so. Also ich kann nur sagen, ich habe jetzt ungefähr 140, 150 Stunden auf dem Tacho. Und ich muss sagen, ich habe jetzt so vor 2 Wochen habe ich aufgehört zu zocken, weil so ein bisschen die Luft raus ist. Ich habe auch so den Miralis gesehen. Der war cool, hat aber auch nicht besonders viel Spaß gemacht. Also das war cool dabei gewesen zu sein, aber Bock zu grinden hätte ich den auf keinen Fall. So, dafür ist der einfach zu lang und zu langatmig und zu nervig. Und ich merke so, okay, ich habe eine coole Waffe, ich habe eine coole Rüstung und jetzt fängt's an, mir zu repetitiv zu werden. Mhm. Jetzt geht's nur noch ums Ausmaxen, sage ich mal. Die Hardcore-Freaks versuchen jetzt, das absolut beste Equipment und die besten Slots und die besten Items zu kriegen. Bei mir ist es jetzt so, ja, also ehrlich gesagt, mir fehlt jetzt was. Mir fehlt das jetzt so ein Endgame-Content. Finde ich voll okay eigentlich. Also, aber stimmt das ja ist auch natürlich auch leiden auf hohem Niveau, weil ich meine, 150 Stunden habe ich mit Demon's Souls nicht verbracht, ja. Also das ist das Gleiche wie bei Diablo, wo ich auch nur geschimpft habe, wie scheiße das Spiel ist, aber auf dem Tacho hatte ich auch 80 Stunden Spielzeit und die 80 Stunden habe ich gesuchtet, wie bekloppt da, ja. Also ich sag mal, außer World of Warcraft gab es bislang kein Spiel, wo du wirklich auch, also wo ich persönlich auch nach Monaten noch das Gefühl hatte, okay, es gibt immer noch eine ganze Welt zu entdecken und immer noch so, ohne dass sich eine gewisse Monotonie eingestellt hat. Das hätten sie halt echt cool beheben können mit Download-Content, der auch richtiger Download-Content ist. Weißt du, weil wie bei jedem anderen PC-Spiel oder auch Konsolenspielen kriegst du dann wirklich neue Inhalte, neue Gebiete, neue Gegner, neue Waffen und sowas. Bei Monster Hunter ist es leider seit eh und je so, dass du nur Variationen runterlädst. Der Inhalt ist schon auf der Disk und der Download-Content ist dann eben Capcom, zwei dieser Monster in einer Arena und dafür kriegst du dann das von dir angesprochene Rezept. Das ist dann der Download-Content, weißt du? Die Monster sind bekannt, das Gebiet ist bekannt und es kommt maximal dann eine neue Waffe bei rum, die aber meistens auch schlechter ist als das, was du sonst grinden kannst. Und die könnten eigentlich, weißt du, wenn du schon so ein bisschen an der Grenze bist, wo du jetzt bist, Eddie, und wenn dann eine Ankündigung käme, so von wegen, so, nächsten Monat erscheinen hier 5 neue Gebiete und 20 neue Monster oder von mir aus nur 10, Das wäre schon sau viel. Aber das wäre dann nochmal so ein Ding, wo du weißt, so. Ein richtig, okay. Ein richtig neues Monster, was anders aussieht, was neue Move-Patterns hat und zack, nicht nur. Zack, wäre die Motivation Farbe. Wieder da. Das wäre was ganz anderes, ja. Oder ich will jetzt auch nicht aus einem Monster Hunter ein World of Warcraft oder so machen, aber ich habe tatsächlich, was mir bei World of Warcraft oder generell bei MMOs sehr geil gefällt, ist, wie unterschiedlich im Prinzip die Aufgaben in einem Kampf sind, die jemand hat. Mhm. Das ist bei Monster Hunter nicht so ausgeprägt. Da ist im Prinzip jeder ein Damage-Dealer. Ja. Weil jeder kann auch alles im Prinzip. Es gibt keinen, der eine spezifische Fähigkeit, sag ich mal, hat. Jetzt vielleicht mit Ausnahme von einem Armbrustschützen oder so, mit dem ich noch nie gespielt habe. aber wäre da jetzt zum Beispiel einer ein Heiler, ja? Ich war zum Beispiel ein Priest bei World of Warcraft und meine ganze Aufgabe war es, kein Damage zu machen, sondern im Prinzip nur dafür zu sorgen, dass die Tanks und die Damage-Dealer überleben. Und das hat voll Bock gemacht, immer die Energiebalken im Auge zu behalten. Und immer, wenn sie gedacht haben, sie sind am Arsch, kam der Segen von oben und Eddie hat auf dich aufgepasst, weißt du so. Das hat mir Bock gemacht. Und der Hunter, der dann irgendwas macht, um den abzulenken, und der macht das, um ihn zu schwächen oder so. Da ist noch so viel taktischer Spielraum, sag ich mal, der bei Monster Hunter nicht ausgeschöpft wird, wo es wirklich sein könnte, der eine muss mit einer Wasserwaffe erst die Hufen weghauen, der andere muss auf den Rücken drauf und ihn strangeln, damit er umkippt, dann kann der mit dem Hammer drauf oder so. In ganz abgemilderter Form ist das so eine Aufgabenteilung. Ja, genau. Also du hast recht, weil alle Damage-Dealer sind, aber man könnte sich so die Rollen aufteilen, wer einen Hammer hat, der geht auf den Kopf, um das Monster bewusstlos zu hauen, damit es mal Sterne hat und liegt am Boden und alle können noch mehr Damage dealen. Das wäre die Aufgabe des Hammer-Users. Dann die Leute, die eine Klingenwaffe haben, wie ein Schwert oder ein Langschwert, die sind halt dafür da, Körperteile abzuschneiden, wie Flügel, also in erster Linie Schwänze. Weil, kann man ja auch sagen, irgendwie, wenn ein Monster tot ist, dann kann man das dreimal carven, also dreimal sein Messer reinstecken, was rausschneiden. Wenn der Schwanz abgeschlagen wurde, kommt noch ein vierter Carv hinzu. Und hey, wenn du Glück hast, kommt auch da was Seltenes bei rum. Und dann gibt's halt noch die Bogen-User. Klar, das sind eher so, die sind etwas feige, aber deren Vorteil ist, dass die halt, oder auch die Bowgun-User, die können halt Gift oder Schlaf oder Lähmungsmunition benutzen, um dann eben diese Aufgabe zu erfüllen. Also im Grunde läuft alles mehr oder weniger nicht darauf hinaus, das Monster zu schaffen, weil das schaffst du auch alleine. Das Ziel im Koop ist dann halt immer so, effektiv, die Effektivität zu steigern. Da liegt der Reiz drin. Also es gibt, man kann sich Taktiken ausdenken. Ich weiß noch, dieser allerletzte Endgegner bei Try, Alatreon hieß der, da habe ich Videos gesehen, da haben Leute alle Schlafwaffen genommen, das Vieh ist eingeschlafen, dann haben alle ganz schnell ihre 10 Fassbomben insgesamt hingestellt, 8, und dann haben sie es gezündet und so ging das immer weiter, weißt du, es gibt halt eine Taktik, um das Vieh einzuschläfern und dann an bestimmten Stellen die Bomben zu platzieren, da war der innerhalb von 5 Minuten im Arsch. Und da liegt dieser Reiz drin, in der Steigerung dieser Effektivität. Und das ist ja auch der Grund, warum man sich das ganze Equipment ansammelt. Die Monster schaffst du irgendwann früher oder später, sei es jetzt in 30 oder 20 Minuten. Aber du hast halt irgendwie diesen Bock, immer so noch ein Stückchen besser zu werden, die Taktik zu optimieren und auch das Equipment dementsprechend zu verbessern, dass es halt alles ein bisschen schneller geht. Und wenn man dann in der Gruppe ist, wo alles Hand in Hand läuft, das siehst du ja während des Matches nicht eigentlich, weißt du? Es wuseln ja alle nur rum und du weißt nicht genau, hat er jetzt den Schlag gemacht? Ach egal, ich mach mein Zeug. Aber wenn das Vieh nach 5 Minuten down geht, dann hast du so, Alter, wir sind eine hammergeile Truppe. Mhm. Weißt du, das merkt man dann so. Und es gibt dann auch Truppen, weißt du, da siehst du dann so, Neo Scorpion X ist bewusstlos. Und dann fällt der Nächste. Und das Monster flieht. Was in anderen Gruppen nicht passiert, weil die anderen Gruppen lassen es gar nicht zum Fliehen kommen. Und da merkst du dann schon so, die Qualität der Gruppen schwankt dann schon so ein bisschen. Und das ist dann auch immer so ein bisschen dieser Spaß, wenn du Leute findest, die so auf deinem Niveau sind und man kloppt sich da so flockig durch. Das hält schon lang bei Laune. Also da kommt auch dann diese Motivation her, sich alles anzueignen, alle Waffen und Rüstung. Ja. Ist der portable Aspekt jetzt in Richtung PSP und jetzt auch 3DS mit dem nächsten Teil, der dann kommt, nur dafür exklusiv, ist das wichtig für dich? Also, dass du dann unterwegs auch ein bisschen was machen kannst und so, weil der Aspekt, dass du hier auf viele Leute triffst, die das Spiel auch haben, ist ja wirklich nicht gegeben. Mhm. Ne, hier in Deutschland treffe ich kaum auf jemanden, ja, der dann das gleiche 3DS-Spiel hat, mit dem ich dann per Zufall online draußen spielen würde. Ich glaub's nicht eigentlich. Also ich habe es auf der PSP immer gern gespielt, aber da hat zum Beispiel auch der Kamerastick gefehlt, mit dem man die Kamera justiert. Und der fehlt auf da gab es dann so einen ganz schlechten, die PSP-Claw hat man es immer genannt, oder Monster Hunter-Claw. Ja. Da hat man dann das Steuerkreuz mit dem Zeigefinger, mit dem linken Zeigefinger noch bedient. Also der Daumen war auf dem Stick und der Zeigefinger auf dem Steuerkreuz. Und wer die PSP kennt, der weiß, dass es ziemlich krampfig ist. So hat man da die Kamera bewegt. Also ich finde, es gibt keinen Grund, warum es auf einer mobilen Plattform sein muss, zumindest nicht hier in Europa, glaube ich. Und ich finde es sehr angenehm, dass es mit Wii und Wii U dann mal endlich wieder auf einer stationären Konsole war. Also wenn ich mir irgendwann mal eine Wii U dann zulege, zumindest in Richtung, wenn ein richtiges Zelda angekündigt wird und nicht dieses dumme Wind Waker und das Xenoblade 2 wird auf jeden Fall Monster Hunter Try Ultimate auch mit reinwandern, aber auch auf die Monster Hunter 4 Variante auf dem 3DS halte ich erstmal die Fühler ausgestreckt. Ende 2013, glaube ich, soll es soweit sein. Dark Souls 2 ist auch für Ende des Jahres anberaumt in Richtung September, Oktober. Ja. Doch, ja, ich kann nochmal nachchecken, aber ich glaube, es war Ende 2013 zumindest. Ich glaube auch, ja. Soll für, und diesmal auch offiziell direkt von Anfang an PS3, Xbox und auch für PC und keine nachgeschobene PC-Version hinterher. Glaube ich, haben mir auch die Entwickler nochmal gesagt, dass sie diesmal auch das richtig machen wollen, nicht diesen halbherzigen Versuch, der erst durch Mods und Updates zu einer guten Version dann werden soll. Ich würde sagen, wenn ihr nichts habt, würde ich das an dieser Stelle einmal beenden. Ja. Ja. Ja. Vielen lieben Dank an Ede, vielen lieben Dank an Trans und posthum hätte ich fast gesagt, in Abwesenheit, noch an Dennis und Simon. Ich glaube, selbst wer nicht jetzt hier in diesen wirklich Rollenspielen drin ist, die einen reinsaugen können, kann ein bisschen die Faszination dann ableiten davon, wie man enthusiastisch ist. Es war fast schon so wie Kriegsgeschichten austauschen, ein wenig, ne? Also ja, damals, da haben wir noch ein paar Sachen unter den Tisch fallen lassen, aber das wollte ich jetzt ja nicht nochmal aufrollen. Du kannst gerne noch mal kurz was reinschmeißen. Ja, es geht auch so sehr ins Detail irgendwie und ich glaube, es ist schwer, das nachzuvollziehen, aber komm, nee, jetzt ist die Gelegenheit. Nee, das ist so wie damals, wo mich Pepper unter Druck gesetzt hat, das geht ja nicht mehr. Also ich setze dich doch nicht unter Druck, ich gebe dir dein Forum hier, damit du dann einmal den Leuten sagen kannst. Das ist halt so eine Sache, die man erleben muss. Naja, so Sachen wie hier, Eddie, ne, wenn man erstmal rausfindet, wie man die Fallen stellt und das mit dem vergifteten Fleisch, die ganzen Hilfsmittel, die zur Verfügung stehen. Also Monster Hunter ist nicht einfach nur so ein vier Jäger gehen in den Raum und kloppen das nieder, sondern es gibt halt so viele. Es gibt anderes, was dich reinzieht und greift, ohne dass du es jetzt wirklich auf eine Sache runterbrechen kannst. Die ist eigentlich ganz schön inszeniert. Also die Monster selber haben nämlich auch so Verhaltensweisen, die sind, du siehst ein Monster und dann guckst du erstmal ein bisschen blöd in der Gegend rum, dann wird's aware und checkt dich und hat so ein Ausrufezeichen im Kopf und dann brüllt's erstmal, das ist meistens das Erste, was ein Monster macht und dann geht der Kampf los und dann ist es erstmal normal und man klopft so nieder und schon so nach, was weiß ich, 2 Minuten wird's böse. Das sieht man dann auch, wenn da Rauch aus der Nase kommt oder wenn die Augen rot werden oder die haben alle verschiedene Zeichen und dann merkst du auch schon, es dealt mehr Damage, es hält mehr aus, es ist auf jeden Fall schneller, was auch fies ist. Manchmal hat es sogar noch neue Attacken und so wechselt es dann seinen Status. Irgendwann ist es dann erschöpft, da siehst du dann daran, dass es sabbert. Und dann kann es auch passieren, dass wenn es dann als zum nächsten Mal den Raum wechselt, dass es zum Fressen geht. Es gibt dann so gewisse Räume, wo ein Monster dann halt Nahrung findet und Tiere reißt, dann frisst es da erstmal, da hast du dann auch wieder die Chance, machst es platt. Du kannst zum Beispiel auch in diesen Fressräumen dann Schlaffleisch oder Giftfleisch legen. Ach, die ganze Essgeschichte. Ja, ich habe das ja auch erst vor kurzem gecheckt, dass wenn du die Sachen dahin legst, wo die Monster generell fressen, also irgendwo geht nicht. Du musst schon wissen, wo es immer sich zum Fressen zurückzieht und dann ist es passiert schon mal, dass es auch diese Giftköder frisst. Auch noch so eine Kleinigkeit, weißt du, mit der man taktieren und spielen kann, so, weißt du. Und dann irgendwann, wenn das Monster krass runtergekloppt wurde und du hast ihm am Ende alles abgehauen, was ging, fängt es an zu humpeln, was dann das Zeichen dafür ist, jetzt ist es fangbar. Und das ist dann auch so eine Sache, wo die Leute erstmal oft dran verzweifeln, so, ey, wie fange ich denn ein Monster? Und du musst dann halt, es gibt zwei verschiedene. Das ist ja auch ein ganz schmaler Grat zwischen das Monster humpelt und das Monster ist fast tot. Also ich finde Monster halt ja voll mittelmäßig, weil sich das spielt, als hätte ein Stock im Arsch, Schwert ist viel zu groß, Bewegungen dauern viel zu lang, das ist null dynamisch. Ja, so. Ja, so. Nee, genau, wahrscheinlich war der Simon der Typ, den ich im Bus beobachtet habe. Das kannst du ja sagen. Genau, das sind die Eindrücke, die du hast, aber wenn du es am Anfang zeugst. Was ich auch noch mal kurz sagen möchte, ist... Ich habe noch gar nicht... Nein, warte. Was mir auch mit dem Trant viel Spaß macht, ist, der Trant, muss man sagen, ist ein echter Monster Hunter-Profi. Der hat schon so viele Teile gespielt und der kennt das Spiel in- und auswendig und weiß so viel darüber und ist echt ein... echten Jägerprofi, ja. Also wenn man das auf die echte Welt übertragen würde, so dann wäre ich der Rookie, der mit dem erfahrenen Jäger auf Jagd geht und sich immer auf den verlassen kann. Und das ist teilweise, macht mir das auch so Spaß, weil der Trant hat immer das richtige Equipment dabei, weil er einfach ein fucking Profi ist. Ich vergesse immer die Hälfte. Irgendwas vergesse ich immer. Aber das passiert jedem. Und das ist so geil, weißt du, weil du musst immer so an so viele Sachen denken, wenn du in der Kälte kämpfst, brauchst du ein Heißgetränk, genau, damit du nicht Schaden nimmst. Und umgekehrt, wenn du in der Wüste kämpfst, brauchst du ein Kaltgetränk. Dann brauchst du für jeweiliges Monster vielleicht ein Antidote oder irgendein Ding, was das verzaubert dich oder macht irgendwas mit dir. Und dann brauchst du das Antidote. Dann brauchst du wieder Rationen oder Essen, damit deine Stamina-Balken, der geht nach einer Zeit leer und so weiter. Und ich versuche immer davon, es ist immer, die Leute warten, man aktiviert einen Quest und dann warten alle drauf, bis alle ready machen und dann kann der Quest-Starter sagen, okay, Gong, jetzt geht's los. Und ich bin immer der Letzte an der Kiste, muss immer noch kombinieren und ich brauche noch einen Megatrank und muss ich noch kurz kaufen, ja, ich bin gleich bei euch. Und man spürt schon so diesen Druck, weil alle warten, tippen schon so virtuell gesehen so mit dem Fuß auf den Boden, weißt du, und du denkst so, fuck, die warten jetzt wieder, die ganzen Profis warten wieder nur auf dich und du bist voll, und eigentlich brauchen sie dich auch gar nicht, du bist nur Ballast, die könnten den viel schneller ohne dich, okay, dann machst du das und so, und dann natürlich bist du drin, das ist auch scheiße, hat jemand mal einen Cools für mich oder so, und dann kommt sofort einer, blink, blink, blink, gibt dir sein Kaltgetränk und du freust dich irgendwie und der Trant passt immer, hat immer auf mich aufgepasst und hat immer alles erklärt und hat mir das immer schön, schön leicht gemacht. Das sind auch schön. Eben diese Werkzeuge, dieses sich vorher ausrüsten macht es ja auch viel aus. Du gehst nicht immer gleich vorbereitet in eine Quest, sondern musst dich dann immer gucken, was hat denn das Monster für Attacken. Manchmal verändern die auch deinen Status und da brauchst du so eine Heilbeere für, die fallen, du brauchst Blitzbomben. Es gibt zum Beispiel ein Vieh, der Diablos, ne, der vergräbt sich in der Erde. Der Drecksack. Und dann kannst du den unter der Erde mit einer Schallbombe rausholen, dann steckt er erstmal in der Erde fest. Nachdem er sich dann befreit hat, fliegt er kurz in die Luft. Das ist dann der beste Moment, wo jemand eine Blitzbombe werfen soll, weil dann ist er gestunt und fällt runter. Und wenn er runtergefallen ist, dann liegt er auch erstmal da rum und strampelt. Und das sind alles diese kleinen Taktiken oder du musst diese Werkzeuge benutzen, um eben möglichst effektiv voranzukommen. Dann sollte natürlich am besten so ein Hammer-User am Kopf stehen, damit er die Hörner kaputt hauen kann, weil dann gibt's wieder dickere Rewards in den Belohnungen und sowas. Und so ist, ja, das macht eben diese Vielschichtigkeit aus von Monster Hunter, die, klar, irgendwann wird's repetitiv, aber die Jagd selber ist einfach so geil inszeniert. Der und Weg ist das Ziel. Genau, was ich auch geil finde, und nochmal, ich bin gleich fertig rüber. Ich mag nämlich die, wie die Viecher animiert sind, das weiß man eigentlich gar nicht so richtig zu schätzen, weil die gibt's ja gar nicht in echt. Aber die sind so lebensecht animiert, scheißegal was es ist, ob es jetzt dieses Humpeln ist oder wie sie schlafen oder auch wie sie fressen und ein Tier reißen und mit den Krallen da drauf rum. Oder manchmal gibt es nicht auch ein Monster, was sich die Nahrung in die Luft zieht? Nee. Also, aber es gibt auf jeden Fall auch mit den Hufen so scharrt. Ja, genau, ne? Das sind alles so tierische Eigenheiten, wo du denkst, so geil, das zieht mich voll rein. So, das sind eben diese Urzeitviecher, als hätte es die wirklich gegeben. Stimmt, aber manchmal haben die eine total... so eine komische Anatomie, wie sie nur Fabelwesen haben und trotzdem wirken sie so lebensecht. Man denkt wirklich, die könnte es so gegeben haben. Ja, schön. Es ist Zeitgeschichte. Auf jeden Fall. Du willst jetzt beenden, ne? Ja. Deshalb will ich noch kurz ein Zitat sagen, bevor wir zum Schluss kommen. Aber wolltest du noch was sagen? Dran? Nein. Trant aus. Was denn? Ich habe doch alles gesagt. Warte, dann will ich noch kurz sagen. Soul of the lost, withdrawn from its vessel, let strength be granted, so the world might be mended. Oh, man. Soul of the lost, withdrawn from its vessel, let strength be granted, so the world might be mended. Das waren zwei Level-Ups. So the world might be mended. Nee. Doch, steht hier so, Penner. Ach so, aber es sind zwei Level-Ups, oder? Das sagt sie ganz am Anfang im Intro, die okay. Maiden of Black, dachte ich. Aber es gibt doch auch so drei Standardsprüche, die es bei jedem Level gesagt hat. Ja. So you seek strength oder sowas. Art thou dann? Might thine strength help the world be mended. Das ist halt so eine, das ist die Tussi, bei der man in Demon's Souls auflevelt, die Maiden in Black. Ja. Und die, das hat mich bis heute nicht losgelassen. Die spricht ganz komisches Englisch und hat auch dazu noch eine ganz komische Stimme. Und irgendwie hat die mich verzaubert. Ich weiß nicht warum. Das ist gut. Die ist irgendwie strange, aber irgendwie, wenn du es hörst, ich kann es auch gar nicht so machen. Sie ist halt dein einziger Verbündeter in dem Spiel. Ja. Und du weißt aber nicht mehr, also die ist auch strange wie alle Charaktere in dem Spiel, aber trotzdem ist es so dein Anhaltspunkt. Zu der kommst du immer hin, wenn du ein Level abbrauchst. So, hast du da keine Freunde eigentlich? Nee. might, so the world might be mended. Ich kann es nicht nachmachen. Egal. Zock, ja. Demon's Souls, 8,99. Ja. Wollt ihr mich verarschen oder was? Eben. So, das sollte es gewesen sein über Monster Hunter mit Etienne und Trant. Vielen Dank nochmal an beide. Wir gehen jetzt über in den Teil über Far Cry 3 Blood Dragon mit Fabian und Daniel. Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei Gregor Testet, habe ich die Rubrik genannt. Testet an Moderation oder ja, ist es jetzt die beides, richtige? Beides. Ich hoffe, das müsste eigentlich die richtige sein, weil wenn wir das noch weiter probieren, drehen wir uns irgendwann im Kreis. Nein, Gregor Testet, um es kurz mal anzusprechen. Normalerweise setze ich mich alleine hin, wenn ich mal ein Spiel von Anfang bis Ende durchgezockt habe und laber ein bisschen was drüber. Aber wie der Zufall es will, das Spiel, was ich durchgespielt habe, habe nicht nur ich durchgespielt, sondern auch der Fabian. Ach, sehr schön. Und? Doch hier nicht im Audio-Podcast, die Leute wissen doch, wer hier sitzt gerade, oder sich nee, aber es kann ja durchaus sein, dass jemand, der euch nur von der Stimme her kennt durch die Podcasts und jetzt das Video sieht, dass er das Gesicht nicht zum Beispiel schon passiert. Gleich assoziieren kann, ja. Okay. Nee, ich hatte mir einfach nur einen anderen Satz schon überlegt, deswegen war ich überfordert, dass du mir jetzt was anderes also, verlangt hast. Habe ich dir die Tour vermasselt? Es geht ein bisschen. Was wolltest du denn sagen? Das weiß ich nicht mehr. Ich wollte was sagen, dass ich das Spiel auch spielen musste und wollte schon mein Fazit vorwegnehmen, aber das wäre ja auch total unspannend. Das wäre ein bisschen unspannend gewesen, man muss ja ein bisschen drauf aufbauen. Der Fabian und der Daniel haben sich zu mir gesellt, denn ich habe mir den Feiertag, die Pfingsten, so verdingt, dass ich mich an meinen PC gesetzt habe und einen Ego-Shooter gespielt habe, wie ich es ja so gerne mal mache. Und dein Stammbereich. Ne? Ich spiele ja nur Ego-Shooter eigentlich. Am PC, Maus und Tastatur. Mit Maus und Tastatur, ja, in 2000er mal 1800er Auflösung oder irgendwie sowas. Gibt es das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Nein, aber ich habe mich hingesetzt und das gespielt, weil ich wurde angefixt durch Game One Folge 250, ja, wo der werte Fabian sich das Spiel angeguckt hat. Und ich habe extra versucht, das relativ madig zu machen, weil ich es nicht so toll fand. Das stimmt, ja. Ich jetzt hast du ja doch schon alles vorweggenommen. Ja, das stimmt, aber es ist auch gut, wenn man gleich mal so ein bisschen so eine Spannung hier aufbaut, dass wir uns vielleicht auch nicht ganz einig sind, was dieses Spiel angeht. Dun, dun, dun. Oh, Animosität? Nein, das kann doch nicht angehen. Nee, ich habe aber mitbekommen, wie du jetzt nicht zu 100% von dem Spiel überzeugt warst, aber die Thematik hat mir eigentlich ganz zugesagt. Jetzt Moment. Du hast den Beitrag gemacht. Ich habe den Beitrag gemacht. Aber der kam doch gut weg. Naja, aber es wird schon auch mal angesprochen, dass es, aber wir steigen jetzt schon so tief darin in die Kritik wirklich ein. Ja. Ich finde eher, dass der Humor besser ist als das Spiel. Ja, ich sag nochmal kurz, es geht um Far Cry 3 Blood Dragon, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Ein Ego-Shooter, ganz frisch rausgekommen von Ubisoft, ein Add-on ist es ja nicht ganz, es ist wie eine Art Erweiterung zu Far Cry 3. Das heißt, für 15 Euro kannst du... Add-on ist es nicht ganz, aber es ist eine Erweiterung. Naja, es erweitert das Spielerlebnis um etwas, aber es ist nicht klassisch Add-on, dass du das Original besitzen musst, um es zu spielen, sondern das ist echt ein Ding, was du entweder für 15 Euro runterladen kannst oder in den Laden gehen kannst und für 15 Euro auf Disc kaufen. Aber nur für PC? Nur für PC auf Konsolenversionen gibt es nicht auf Disc. Aber jetzt mal ehrlich, was können wir doch direkt einsteigen. Was hat euch da an diesem Spiel an Far Cry 3 erinnert? Das Far Cry 3 im Namen. Ja, bingo. Naja, also nehmen wir es doch genau so, wie es ist. Es ist eigentlich ein Spiel, das mit einem anderen Namen verkauft worden ist, aber halt irgendwie einen richtig guten Gag liefert. Naja, aber du siehst schon, dass es im Grunde genommen das ganze gleiche technische Grundgerüst ist. Du siehst ja auch, die Insel sieht ja genauso aus, nur dass sie halt das Licht ausgemacht haben und so Scanlines drüber und so einen komischen 80er-Jahre-Filter, der mir zum Beispiel schon mal nicht so gefallen hat. Und auch sonst sind natürlich viele Spielelemente sind zumindest noch so rudimentär vorhanden, wie diese Tierjagd oder auch dieses Einnehmen dieser Station. Das sind ja alles Elemente, die sie da einfach geklaut haben. Aber das hat doch an sich, ich meine, es hat doch keinen Bezug zu irgendeinem Teil zuvor. Also geklaut macht natürlich auch keinen Sinn, weil sie haben es ihr eigenes Spiel. Ja, nee, das hat es auch nicht. Aber ich glaube, es schadet den Verkaufszahlen nicht, wenn da noch ein Far Cry mit dem Namen steht. Ja eben, das wurde halt nur dran geklatscht. Beziehungsweise vielleicht ist der Name ja, naja, gut genug, um so ein abstruses Ding noch dran zu hauen. Also ich glaube, wenn es nur, obwohl die Wurzeln unverkennbar sind, dass die Engine und viel von Far Cry 3 verwendet wurde, um dieses Spiel zu machen, dementsprechend war es günstiger. Wenn es nur Blood Dragon geheißen hätte, dann hätte es nicht, glaube ich, einfach diese Aufmerksamkeit bekommen. Aber sie hätten sie auch Splinter Cell Blood Dragon nennen können oder Assassin's Creed Blood Dragon. Aber dann, Ego-Shooter. Dann hätte auch die Engine. Das sind doch keine Ego-Shooter. Ja, aber es ist doch, also ich meine, keine Ahnung, was hat Ubisoft? Ja, dann hätten sie es hier, wie hießen die, Brothers in Arms Blood Dragon. Vielleicht kommt ja noch irgendwann raus im nächsten Far Cry, dass es eigentlich so eine Art Drogentraum von Vars gewesen ist oder sowas. Ja, das wäre zum Beispiel, ist. Das wäre dann cool. Obwohl, beim Namen Blood Dragon musste ich als erstes denken, es gibt doch diese Blood Dragon Armor in Mass Effect, die aus Dragon Age stammt. Ja, ne? Also dachte ich erst, oh, das ist ja eigentlich mehr so ein EA-Ding, so Blood Dragon, aber das hat ja Ubisoft anscheinend für sich den Namen jetzt requiriert. Kurz ausführen für die Leute auch, wir sind ja jetzt wieder ein bisschen voran eingestiegen hier. Far Cry 3 kam Ende letzten Jahres raus, nach vieljähriger Entwicklungszeit. Ich natürlich als Shooter, absoluter Shooter-Fan, habe keine Sekunde gespielt. Dann davon, ich habe ein bisschen so variierende Meinungen über das originale Far Cry 3 gehört. Einerseits visuell soll es richtig der Hammer gewesen sein, speziell auf dem PC, also richtig vom Design und Open World auf einer Insel herumstolzieren, dort gegen kultistische Leute oder sowas dort kämpfen. Naja, ne? Oder ist es kein Kult? Kultist würde ich jetzt nicht sagen. Oder irgendwie sowas? Ja, es sind aber jetzt, ist jetzt nicht so mit so, es klingt so ein bisschen wie Resident Evil, was du jetzt sagst. Naja, so gut. Ist es dann nicht, es ist ein bisschen bodenständiger und das sind halt schon so Piraten, die vielleicht auch mal irgendwie drogenabhängig oder psychisch nicht ganz einwandfrei sind. Sind das Drogenabhängige, aber es sind jetzt, die auch mal sind jetzt keine Leute, die irgendwie mit Kutten und Stäben rumlaufen und so ist es nicht. Wie bei Tomb Raider. Oder bei Resident Evil, ja stimmt, bei Tomb Raider. Tomb Raider und Resident Evil sind die ja recht ähnlich tatsächlich. Die Leute, okay, ja, das sage ich als jemand, der es dann nicht gespielt hat. Ich habe primär aber Positives hauptsächlich über die Optik, über die Grafik dort gehört, über Spielprinzip so ein bisschen was Gemischteres. Wie war denn euer Eindruck von Far Cry 3 in der Richtung? War es ein cooles Spiel, was jetzt noch eine Erweiterung nötig gehabt hätte? Hättet ihr da noch mehr gerne Zeit in dieser Welt verbringen wollen? Wenn da was gekommen wäre? Willst du erst oder soll ich? Mach du. Also ich habe es jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit gespielt, weil ich es auf meinem neuen PC zocken wollte. Mhm. Und dafür hat es sich natürlich angeboten, weil die Grafik wirklich wunderschön ist. Es sieht super gut aus. Das reizt die Grafikkarte richtig aus. Und mir hat es schon Spaß gemacht, alleine, weil die Welt so toll ist und weil das Spaß macht, dadurch den Dschungel zu schleichen. Und dann kommst du irgendwo hin und dann tut sich da vor dir eine Lichtung auf und dann ist da ein Wasserfall. Und es ist einfach schön. Und die haben das auch, da fand ich es auch gut gemacht mit diesen verschiedenen Posten, die da waren, diesen befestigten Stationen der Gegner, weil du dann immer Bereiche hattest, wo du wusstest, okay, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig agieren, um mich da irgendwie ranzuschleichen, dann versuchen, diesen Posten einzunehmen. Also die ganze Spielwelt, es hat alles für mich gestimmt, fand auch die Geschichte ganz gut, spielerisch hat es mir auch gefallen. Das Einzige war, es war sehr viele so Interaktionspunkte auf der Karte gehabt, sowas wie, geh da hin und finde das oder da kannst du ein Wettrennen veranstalten, da kannst du noch den Quest machen. Es fühlte sich so ein bisschen wie so ein Abarbeiten von kleinen Aufgaben an, die auch nicht immer wirklich Sinn gemacht haben oder einen jetzt groß vorangebracht haben, spielerisch. Also da ist es mir dann ein bisschen zu sehr Spiel gewesen, so weißt du, mit so typischen Spielmechanismen dahinter, die Geschichte jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte. Also da wollten sie ein bisschen zu viele Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. Das ist so ein bisschen wie so eine Art, weiß ich nicht, so ein spielgewordener Vergnügungspark auch so ein bisschen ist, dass sie dir an jeder Ecke wirklich auch irgendwas bieten, um dich irgendwie bei der Stange zu halten. So eine Warteschlange, damit du dann im Nordosten dann hängleiden kannst und so wie auf dem Disneyland, ja, Paris, genau, oder so. Ja, genau. Wobei das aber auch toll war. Also wenn man da mal wirklich mit einem Jeep irgendwo rumgeschrubbt ist oder mit so einem Speedboat von einer oder zwischen den Inselgrüppchen da lang oder dann wirklich mit einem Hanglider über die Landschaft geflogen ist, das war schon cool. Also das ist so ein Erlebnis, das hast du nicht oft in einem Shooter, dass du wirklich so in der Welt dann auch einfach Lust hast, dich darin zu bewegen und dass das schon auch ein Teil des Spaßes ausmacht. Daniel, wo hast du denn Far Cry 3 drauf gespielt? Auf der Xbox, schätze ich mal? Ich habe es nur auf der popeligen Xbox gespielt. Und, auf deiner popeligen Xbox? Ja, auf meiner popeligen Xbox. Ich gebe Fabian in eigentlich fast allen Punkten recht. Also was mir halt ein bisschen wichtiger war halt die Geschichte. Die ist leider für mich irgendwann eher uninteressant geworden, sodass ich auch wirklich nicht alles an diesem Spiel, denke ich mal, so sehr ausgereizt habe wie Fabian. Es soll stark anfangen und dann irgendwie wollte der Schreiber zu viel. Sowas habe ich von Leuten gehört, keine Ahnung, ist das wie heißt es, meandert? Meandert, also das Uferdal irgendwie oder so verzweigt sich so in alle tausend Richtungen. Und ja, ey, das Problem ist, da bin ich halt leider auch nicht so richtig der Typ für, wenn mir so ein Skillsystem und so weiter irgendwann, wie auch bei Ich glaube, das Spiel dürfen wir jetzt nicht nennen, wie bei der Toten Insel. Ach, nenn's ruhig, das, ja, ist, also, das ist egal. Das irgendwann verliere ich die Lust daran, weil ich weiß, entweder ich beschäftige mich jetzt wirklich damit, mhm, ja, und dann geht mir zu viel Zeit vom Spiel flöten, oder ja, ich lasse es, ich ignoriere es halt vollkommen und mache halt irgendeine willkürliche Scheiße, aber dann habe ich dieses Spiel, glaube ich, nicht richtig gespielt oder erlebt. Also, mhm, in dem Sinne. Und ja, das wurde mir alles bei Far Cry leider ein bisschen so viel, dass ich nicht die Zeit richtig gefunden habe, um das alles so zu beenden. Und wie gesagt, was sie mit Wars da anstellen, hat mich unbefriedigt. Es war, ich finde, es war eine relativ unspektakuläre Auflösung um seine Person, weil wenn man ehrlich ist, kannte man das sogar schon aus Trailern. Ja, also der Typ ist leider auch ein bisschen meiner Ansicht nach, es ist wirklich nur meiner Ansicht nach, ein bisschen als der ultimative Spielbösewicht des Jahres irgendwie zu sehr gehypt worden. Also da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich fand aber das Motion Capturing, ja, und so weiter. Ich meine, wir haben den Typ ja gesehen, als die hier in Hamburg waren. Und auch die deutsche Lokalisierung, ja, also das war gut, super gut gemacht. Also die Atmo gerade am Anfang fand ich echt geil. Mhm. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr, von dem Zwiespalt, beziehungsweise von dem Konflikt, vor den du gestellt wirst, dass du da halt als Nobody irgendwie zur Tötungsmaschine wieder wirst, da hätte ich mir halt gerade bei dem Spiel ein bisschen mehr gewünscht. So, und ja, da hat es mich dann leider doch schneller verloren, als ich mir gedacht habe. Ja, das, was ich vom Anfang speziell gesehen hatte, hat mich immer so interessiert, weil du spielst ja, glaube ich, die erste ein oder eineinhalb Stunden zumindest dann noch deinen Abenteuerurlaub, ja, bevor das dann passiert mit denen. Oder? Nee. Ist es nicht, nee, so? Es ist alles im Vorspann abgefrühstückt, ohne Interaktion. Ey, der Vorspann ist schon richtig geil. Gut, ja, das stimmt. Der ist schon richtig geil. Das ist wirklich einer der besten Vorspänne, die ein Spiel seit langem gehabt hat. Also, da gibt es allein schon 10 von 10 Punkte für. Ja, leider geht es halt danach irgendwie. Aber ey, das ist ein gutes Spiel. Das ist ein super Spiel. Also, da will ich überhaupt nicht irgendwie Fabian oder was ich entgegensprechen soll. Aber ihr beide habt ja auch schon ausgeführt, das ist ein Spiel, was eben auf Umfang dann ausgelegt ist, dass da nach Möglichkeit die Leute sehr lang dran hängen bleiben und sich sehr lang drin beschäftigen. Deshalb hätte ich jetzt auch nicht gedacht, wenn dann jetzt so DLC oder Erweiterung kommt, dass es vielleicht, oh, da ist nochmal eine neue Insel, die man machen kann, oder irgendwie neue Camps kommen, auf die man einnehmen muss, oder irgendwas passiert. Aber nicht, dass dann sowas dann passiert, dass auf Grundlage von Far Cry 3 einfach mal nur die Engine genommen wird und da ein komplett anderes Konzept drüber gehauen. Wieso? Das hatte für mich ja ein bisschen den Eindruck bei Blood Dragon, als ob es so eine Fan-Conversion wäre. Das kennt man ja auch ab und zu mal, dass irgendwelche Fans so eine Engine von dem Spiel nehmen und einfach ihr eigenes Game draufpropfen. Ja. Ne? Oder es wäre so eine Art Snakes on a Plane als Spiel oder fast, als DLC. Fast schon. Ne? Du hast natürlich so in erster Linie, wenn ich dieses Spiel am ehesten vergleichen würde, wäre es wie so ein Kollege von Duke Nukem. Ein wenig. Ja. Ne? Weil das war ja genau das, was Duke Nukem in den 90ern gemacht hat mit dem damals populären Genre, was damals schon die Ego-Shooter gewesen sind, zwar mit der 2D, 3D-Optik sozusagen, aber so mit Zitaten und Parodien sozusagen alles so voll zu klatschen und da ihre eigene Nische sich so draus zu graben. Und ich glaube, so das, was mir zumindest Duke Nukem Forever nicht gegeben hat, wo ich dann, klar, ich hätte auch nicht mehr erwarten können nach diesem Spiel, aber es hat mich trotzdem ein wenig enttäuscht nach der ganzen Wartezeit. Da fand ich das, was wie Blood Dragon diesen Ansatz gemacht hat, wesentlich interessanter. Ne? Einmal so richtig volle Pulle, 80er. Also ich nehme es gleich vorweg. Genau dieser Ansatz war der Grund, warum ich mir das Spiel überhaupt irgendwie runtergeladen habe. Ja. Ja, also wäre es jetzt einfach nur ein DLC gewesen für Far Cry 3, so wie bei Tomb Raider gibt es ja auch diese zusätzlichen Gebiete, ne? die man sich da irgendwie als Download irgendwie runterladen kann. Aber keine so Tombs, die man nochmal Rätsel lösen kann. Das sind ja andere DLCs. Ich habe mich da jetzt ehrlich gesagt nicht im Detail mit beschäftigt. Bei Tomb Raider weiß es gar nicht, was das genau ist. Also ich meine, also ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Ich habe das auch nur gesehen, dass es da irgendwie so eine Art Zusatzkarten oder Zusatzgebiete gab, die man dann noch irgendwie erschließen konnte. Ich sag so, wenn es halt wirklich eine ganz stinknormale neue Insel von Far Cry 3 gewesen wäre, hätte ich es mir nicht geholt. Mhm. Aber der Gregor hat eben schon einen wichtigen Punkt angesprochen, für mich jetzt zumindest, du hast das Wort Fan-Conversion eben mal gesagt. Ich finde, so wirkt es aber teilweise auch in technischer Hinsicht. Also für mich, ich weiß nicht, wie euch das ging, ich finde, das wirkt gerade in technischer Hinsicht so, als wäre das schon 2-3 Jahre vorher rausgekommen, so als Fingerübung der Entwickler, um mal zu gucken, was haben wir da für eine Engine, was können wir damit machen, weil es sieht um Welten schlechter aus als das Hauptspiel Far Cry 3. Mhm. Ich glaube, das ist auch eine Konsequenz natürlich des Stils, dass die sehr konsequent ihren Stil da drauf gedrückt haben, dass du keinerlei Tageslicht hast, das, was bei Far Cry 3 ja die Stärke gewesen ist, alles wirklich schön aussehen zu lassen und gut ausgeleuchtet und so weiter. Hier hast du eben eine lila-rote Suppe, die dann die ganze Zeit vor dir rüberhemmt, alles mit Neonfarben ausgeleuchtet. Und, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, beziehungsweise will ich nur darauf eingehen, du hattest vorhin auch schon diesen Videofilter-Effekt. Ja, Scanlines nennt sich das, damit das so ein bisschen aussieht wie aus so einem alten Röhrenfernseher. Genau, und das finde ich so anstrengend. Dieses geriffelte Ding, das fand ich halt auch irgendwo befremdlich, ja. Mich hat es nicht so gestört, ich fand es aber auch ganz cool, wenn ein Spiel so richtig konsequent mit so einem Mittel umgeht, auch wenn es dafür mal auf die Nase bekommt. Ja, bestes Beispiel, Ken & Lynch 2. Na, das hat ja auch mit so Bildstörungen und wie ich fand's geil. Ich fand's da auch ganz cool, aber ich kann's auch verstehen, weil natürlich du bewusst da einen Aspekt des Spieles dann schlechter machst, als er sein könnte. Das Far Cry 3 hat ja schon bewiesen, dass da echt Menge Power in der Engine steckt. Aber dort war es mir, ich glaube, ich habe es dann akzeptiert, einerseits, weil der Stil so gewesen ist und andererseits, ich glaube, wenn dieses Game mehr Budget bekommen hätte, um so viel wie Far Cry 3 leisten zu können im Detail, um da speziell alle Grafiken nochmal zu 100% neu zu bauen, alles geil aussehen zu lassen, da hätte man nie so ein wirklich abgedrehtes Konzept dann losgelassen. Auf ja, wahrscheinlich nicht. Na, also irgendjemand muss da ganz viel Überzeugungsarbeit bei Ubisoft geleistet haben, um sowas dann rausbringen zu können. Aber ich kann Fabian, glaube ich, schon, also ich finde die Theorie echt interessant, weil ich kann es mir echt schon vorstellen, weil das Ding ist zum Beispiel, wenn du diese scheiß Leichen da irgendwie bestehlen sollst, wenn du die Herzen rauslässt. Mit dem Herz. Ja. Ey, ich finde es halt echt dämlich, dass du da wirklich auf so eine genaue Stelle irgendwie die Optik richten musst, damit dieses X erscheint, um du drücken kannst und um dieses Herz da rauszureißen. Wenn du es irgendwie ein Stück bei der oben machst oder unten, geht es schon wieder halt nicht mehr. So, das sind aber, ich glaube, dass wir dich nicht der Grafik dann zu Schulden kommen lassen. Das sind manche ungelenke Sachen. Ich glaube, da hätte das Spiel auch besser geschliffen werden sein können. Ich glaube, das ist das Grundgerüst. Also in der Hinsicht würde ich Fabians Theorie recht geben, ja, dass es halt irgendwie schon mal so ein Gerüst gab. Ja, aber das ist ja bei Far Cry 3 leider auch schon so gewesen. Also, aber nicht so krass. Naja, du musstest auch die Gegner, die am Boden lagen, alle nochmal looten, um deren Gegenstände zu nehmen. Ansonsten hast du es nicht aufgenommen. Und ich verstehe bei keinem Spiel, also schon seit Jahren nicht mehr, warum ich irgendwas, wo es keinen Nachteil für mich haben kann, es einzusammeln, warum ich vor die Wahl gestellt werde, da manuell zu drücken, damit ich das alles mitnehme. Das macht überhaupt keinen Sinn für mich. Ja. Ich sage doch nicht, oh nein, dieses Item, was mir helfen könnte, das möchte ich nicht mitnehmen, aus welchen Gründen auch immer. Vor allem, weil es dann auch keine Limitation. Ja, aber ich glaube nicht, dass es bei Blood Dragon jetzt eine Limitierung gibt, wie viele Herzen man schleppen kann. Nee, Limitierung gibt es nicht wirklich. Also ich habe die Herzen dann eine Zeit lang eingesammelt. Die werden ja auch später ein bisschen im Singleplayer, zumindest in den Missionen dann, obwohl es gibt ja nur Singleplayer, ich meine jetzt in den Story-Missionen, dann relevanter, dass ich irgendwann, wenn ich sie gebraucht habe, wirklich so 50, 60 halber Herzen dann hatte. Aber das ist einfach so der Komplettist sozusagen in mir. Ne? Nicht, hey, wenn die Scheißdrachen ankommen, dann schmeiße ich die Dinger in alle Richtungen. Aber so oft kommen die ja auch nicht. Ja, aber bei den Story-Missionen kommen sie ja doch schon, sind sie ja relevant. Auf welcher Schwierigkeit hast du es gespielt? Keine Ahnung. Normal habe ich es auch gespielt. Jetzt nicht so besonders. Ich habe am Anfang sehr viel Respekt vor diesen Blood Dragons dort gehabt. Ne? Also, die kommen aber auch cool rüber, finde ich. Die sind schon ganz cool gemacht. Ich war im ersten Moment ein bisschen ernüchtert, weil unter Blood Dragon stelle ich mir fliegende Drachen so vor. Ne? So Drachen, die durch die Luft fliegen mit ihren Schwingen und so weiter. Und das sind ja mehr so Tyrannosaurus mit irgendwelchen Neonstreifen, Neonrelief. Streifen an der Seite. Jetzt erläutern wir noch mal kurz die Bedeutung von Drachen. Sie fliegen? Doch, natürlich. Für mich müssen Drachen fliegen. Oder bin ich in der deutschen Semantik nicht so bewandert? Ich habe mir im Detail jetzt nicht so vorgestellt, ob die jetzt fliegen können oder nicht. Aber ich fand, dass sie für mich einfach auch nicht so einen Impact hatten. Also wenn ich da denke, in diesem Spiel gibt es Blutdrachen und das sind die großen neuen Gegner. Und dann kommen da so Viecher an. Ja, okay, die sind ein bisschen größer als du. Und die machen dich ja nicht mal irgendwie instant tot, sondern die knabbern halt auch so ein bisschen an dir rum. Also ich finde, die haben keinen fetten Impact jetzt gehabt. Die Sache ist es, also Impact hatten die schon, glaube ich, auf die eine oder andere Art, aber ich habe nach einiger Zeit den Respekt vor denen verloren, mit einer Ausnahme, wo man, ja wirklich, also wo ich vorher versucht habe, an denen dran zu schleichen und bei den Gegnern, bei denen man die Cyberherzen rausreißt, damit man die Drachen damit ablenkt, dann schön in die Richtung, damit sie mich nicht bemerken und so weiter. Ich bin irgendwann einfach an denen vorbeigelaufen, scheiß drauf. Ne? Es sei denn, es sind Situationen im Spiel gewesen, wo du dann eingekesselt wirst von denen oder du bist in der Höhle drin, das sind auch weitere Drachen. Scheiß Höhle, ja. Und sowas. Kurz auszuführen, auch nochmal storytechnisch, man braucht, glaube ich, nicht so extrem viel zu sagen, außer es ist quasi alle 80er Jahre Actionfilme in einen zusammengerollt. Ne? Du bist Rex Power Cold, ja, gesprochen von Michael Biehn, der Corporal Hicks beispielsweise und wie hieß er nochmal in Terminator? Kyle Reese, Murphy wollte ich schon sagen, aber das war ja Robocop. Also einer der großen Action-Schauspieler. Robocop ist auch mit drin. Robocop ist auch dort mit drin, genau. Und dieser Rex Power Cold ist ein wiederbelebter US-Soldat als Cyborg-Robocop gefühlt, dann wieder zusammengebaut, der gegen seinen ehemaligen Captain, der böse geworden ist und sich auf seiner Insel verschanzt hat. Oh, an welchen Film erinnert mich das zum Beispiel? Ich fand nur, er sah aus wie Jesse Ventura mit Metall. Rex Power Cold meinst du? Nee, oder der Böse, Sloan. Der Bösewicht schon, ja. Man könnte wahrscheinlich Ewigkeiten, also ich hätte tatsächlich mal so einen Zettel neben den Computer legen müssen und dann einfach mal notieren, okay, dieser Film wurde referenziert, dieses Zitat, diese 80er-Jahre-Band wurde dort verballhornt, da ist ein Zitat aus einem Lied dabei gewesen. Oh, Apocalypse Now habe ich auch wieder erkannt. Na, also ich habe immer dann gedacht, es muss jemand sein wie, also nicht ein Kind der 80er, sondern ein Kind der 90er, dass sich quasi die 80er-Filme angeschaut hat ohne Ende und in dieser Kultur richtig aufgegangen ist dort drin. Weil du findest da wirklich alle Nase lang, alles, was jemand mal als Kind cool gefunden hat, hat er dort verbaut. Du hast eigentlich auf Englisch oder auf Deutsch gespielt? Ich habe es auf Deutsch gespielt. Ich habe es auch auf Deutsch gespielt, aber mit englischen Texten. Ich habe es auch auf Deutsch gespielt. Da kann jetzt keiner von uns mal sagen, ob die englischen Sprecher nicht besser waren. Ich glaube, die werden schon besser gewesen sein. Ich muss sagen, ich finde die deutschen Sprecher echt gut. Fand's auch gelungen. Ja, für so ein echt gut. Also was mich vor allem ganz am Anfang gefreut hat, ist der Offsprecher, der am Anfang die Einleitung macht. Von wegen hier, die Welt ist zerstört, aus der nuklearen Asche erhebt sich... ein Cyberkommando, bla bla bla. Mhm. Das ist die gleiche Stimme, die auch bei Gabriel Burns immer Off-Stimme memt, ja. Und der macht das so gut, ja, weil er halt wirklich, bei Gabriel Burns kriegt er halt auch immer nur so kurze Sätze, aber in diesen kurzen Sätzen kannst du dir direkt schon alles ausmalen, was drumherum irgendwie, was er da gerade beschreibt, so, ja. Mhm. Genau dieses aus der Asche, aus der nuklearen Asche erhebt sich der, bla bla bla, ja. Und das hat mich sehr gefreut, dass man irgendwie, keine Ahnung, ob das bewusst gemacht worden ist. Weil ich meine, ich weiß es nicht, ja. Also ich fände es halt cool, wenn sowas bewusst gemacht worden ist, weil Gabriel Burns hat halt echt auch etliche Hörspielpreise irgendwie abgerollt. Mhm. So. Und dass, wenn man sowas dann auch noch in der Lokalisierung zu schätzen weiß, um es da wirklich glaubhaft rüberzubringen, weil es passt ja auch wirklich gut dazu. Also nur mal so mein. Es wird in den letzten ein, zwei Jahren auf jeden Fall wesentlich mehr bei deutschen Lokalisierungen an Aufwand mit reingetan. Auch das Beispiel Resident Evil Revelations hatten wir ja schon vor einiger Zeit, Fabian und ich, angesprochen. Da finde ich persönlich auch von dem, was ich gehört habe, die englischen Texte immer noch ein bisschen besser, einfach von der Gewöhnung dann aus her. Aber man braucht nicht mehr schreiend davonlaufen von den deutschen Synchros wie vor. Und auch hier, man hat gemerkt, dass die Sprecher durchaus Spaß gehabt haben. Ich hatte als Vergleich ja die englischen Texte drunter, speziell in den Cutscenes, und habe gemerkt, okay, einige Sachen konnten sie nicht 1:1 übersetzen oder manche Gags mussten dann anders gemacht werden, aber ich musste durchaus mal immer wieder schmunzeln und über die Art der Wortwahl. Und hier, wenn einfach nonchalant dann deine Computerstimme oder sowas, nee, dass die... das ist Dr. Darling, der, oder? Dr. Darling dann einfach das Wort Pimmel reinschmeißt, ja, in dem... Person? Was, wie kriegt ihr es zusammen? Oh, warte mal, das ist da, wo man wie bei Videospiele, nachdem man dieses... Ja, ja, wo man diese die Verteidigungsmission gemacht hat, wo man diesen Wissenschaftler beschützt hat. Du beschützt den Wissenschaftler, dann haust du einen Power-Reaktor mit deiner Faust. Ja, genau, mit deiner Faust. Was sagt sie dann? Und sie sagt, also sie erzählt, sie referiert dann über Videospiele, von wegen, ja, Videospiele fördern die Reaktionsfähigkeit, die Konfliktlösung, fördern das die Interaktion mit anderen Spielern, ja, und bla bla bla, so die ganzen typischen geilen positiven Klischees, ja, die man immer so... Das ist eine Abkürzung, oder? Genau, genau. Ja. Und sie sagt halt, Videospiele sind gut und wäre was anderes, oder würde ich was anderes behaupten, wäre ich nur ein dämlicher Pimmel. Glaube ich, ein dämlicher Pimmel. Und dann sagt Rex irgendwie, ey, sowas sagt also man bitte, doch nicht. Also bitte, ja, sowas geht doch jetzt nicht ab. Und dann sagt sie halt Person mit, keine Ahnung, immanent, weiß ich nicht. Aber gut, also das ist nicht einfach, glaube ich, sowas auf Deutsch dann noch beizubehalten. Ja, im Englischen ist es, glaube ich, da sagt sie, is a fuck oder sowas und dann ist F-U-C-K irgendwie eine Abkürzung. Die haben sich schon bemüht, da adäquate Adaptionen zu finden für diese Sachen. Diese verdammten englischsprachigen Länder mit ihrem Fuck, die haben es so gut, die wissen es nicht. Die wissen es nicht, es geht so easy, dann dort manches. Nee, aber das haben sie ganz gut darüber gebracht und auch speziell, du hast natürlich diese sehr auf Klischees beruhende und parodierende Geschichte, die dabei ist, die wird natürlich auch adäquat dargestellt. Es sah in den Cutscenes aus, du hast ja keine 3D-Cutscenes gehabt, sondern wie aus einem PC-Spiel der 90er Jahre. Das fand ich übrigens richtig cool. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Diese leicht animierten Comic-Panels, das war echt so mit ein Highlight. Ich fand, muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich schon finde, so die Geschichte an sich, die Hintergrundstory, das haben sie eigentlich aber auch schon ernst durchgezogen, ohne sich darüber so lustig zu machen. Das muss aber auch sein. Das muss aber auch sein bei sowas. Du darfst nicht dann an jeder Ecke und sozusagen hingehen und zwinker, zwinker, das ist eine Parodie. Ja, aber pass auf, da finde ich, das haben sie in der Story echt gut gemacht, in den Zwischensequenzen und allen Dialogen und so, aber im Spiel, finde ich, wird der Bogen dann teilweise deutlich überspannt. Gleich am Anfang zum Beispiel dieses Tutorial-Ding, das ist mir einfach zu drüber, das ist mir zu plump und zu sehr reingedrückt irgendwie. Und aber dann denke ich mir auch so, ja, okay, ich hab's gerafft, es ist lustig. Ja, also am Anfang ist mir sowas aber mehr aufgefallen als später. Das ist doch, Entschuldigung, aber das ist doch echt nichts anderes. Okay, da kann man vielleicht den Vorwurf machen, dass es vielleicht die Kopie der Kopie der Kopie, der Kopie ist, ja, weil es Family Guy, weil es, also das, was Simpsons angefangen haben, Family Guy irgendwie noch ausgereizt hat, Drawn Together noch weiter ausgereizt hat, ja. Ich meine, das ist doch nur eine logische Konsequenz von sowas. Ja, aber so extrem lange habe ich es jetzt nicht empfunden. Somit klicken sie noch dieses Fenster weg. Ich habe am Anfang noch geschmunzelt, wo das Tutorial ist und sich Rex Powercold selbst beschwert hat. Mann, sag mir jetzt, ich weiß, wie man springt. Lass uns weitermachen. Hast du das Tutorial zweimal gespielt schon? Nein. Siehst du? Oh. Und bei mir, ich weiß nicht warum, ich habe das erste Mal das Spiel angefangen, habe irgendwie innerhalb des dieser ersten Mission, wenn du, nachdem du das Tutorial beendet hast, in diese Station reingehst, wo du deinen Kumpel noch an diesem Terminal beschützen musst, hier diesen Möchtegern-Ninja mit dem Leuchtmund. Der alles hacken kann. Irgendwo da habe ich halt mal ausgemacht und habe gedacht, naja komm, spielst halt weiter. Ey, und dann musste ich komplett alles nochmal neu machen. Das ist mir auch passiert. Ja, mir ist es auch passiert. Und zwar, ich habe gestern Abend bis zur Stelle gespielt, wo man gegen die beiden Blood Dragons kämpft. Ja, furchtbar. Und gesagt hat, ey, Checkpoint arrived. Okay, ich mache aus und ich probiere die heute nochmal, weil ich gestern nicht weitergekommen bin bei denen. Ich schalte an, ich durfte noch eine halbe Stunde den ganzen Level vorher machen. Ja, das ist dann ein bisschen komisch mit dem Checkpoint-System. Ist mir auch aufgefallen. Also ich hab vorhin das noch gecheckt. Du fängst wieder in dieser Garnison in der ersten an. Es gibt 7 Hauptmissionen in dem Spiel, was jetzt so die Story angeht. Und da muss man auf der Insel, auf der man dort ist, muss man eben nach und nach irgendwelche Stützpunkte kann man übernehmen, wo man seine Startpunkte dann hat. Aber wenn man die Story-Mission spielt, muss man eine komplett beendet haben. Erst dann wird sozusagen dein kompletter Fortschritt gespeichert. Alles zwischendurch ist und die Mission dauert teilweise an die halbe Stunde, 45 Minuten im schlimmsten Fall. Und das hat mich echt genervt gestern, wo ich dann so gerade bei diesen Bossen dort angekommen bin. Ich will die heute nochmal probieren. Pff, nichts. Und du hast nicht die Möglichkeit, nicht mal manuell zu saven. Ja, so vorher. Eben, geht auch nicht. Doch, das geht ab und ne, aber nicht, wenn du in der Mission bist. Nicht, wenn du in der Mission bist, genau. Wenn du außerhalb bist und du kannst natürlich zweierlei Maß dort machen. Du hast auf dieser Insel verteilt die bestimmten Story-Trigger, wo du die eigentlichen Hauptmissionen erledigen kannst und die Story von Rex Power Cold weiter dann getrieben wird. Aber natürlich auch diesen Open-World-Charakter von Far Cry 3, der ist noch erhalten geblieben. Nur, ja, man kann sich dann eben entscheiden, wenn man selbst einfach nur auf der Map dort rumhopselt und kleine Sachen erledigt und Tiere tötet und Sachen einsammelt. Da gibt es so versteckte Videokassetten und so weiter dort. Da kannst du in Ruhe saven. Da ist es mir persönlich aber auch egal. Ich hätte es viel lieber bei den Missionen gehabt. Ich habe einen weißen Tiger mit dem Auto überfahren. Okay. Und was hast du im Spiel gemacht? Ich wollte einfach ich weiß, der war nicht gut. Aber ja, wollen wir da gleich über das Thema sprechen. Das mit den Tieren finde ich ein bisschen schade, dass das hatte ja in Far Cry 3 noch insofern eine Bedeutung, als dass man die Tiere, wie nennt man das denn, auch looten quasi konnte. Und dann poachen, glaube ich, sagt man auf Englisch dann so, dass du sozusagen denen dann Zeug rausschneidest, denen ja, genau, Tasche baust. Ja, genau, man hat sich quasi aus deren Überbleibseln, dann konnte man sich Taschen bauen, in denen man mehr Munition oder andere Munition und einen größeren Rucksack und sowas, was natürlich eigentlich auch hanebüchen war, weil du konntest dir ja mit Geld ganz viel Waffen und alles mögliche in dem Spiel kaufen, aber nirgendwo konnte man sich Taschen kaufen, die musste man sich aus Tieren selber herstellen. Ich könnte mir die teure Kamera kaufen, aber wenn ich keine Tasche dazu habe, kann ich sie nicht benutzen. Bringt es nichts. Ja. Aber was ich sagen wollte, das fällt ja bei Blood Dragon weg, da, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ich glaube, es gibt nur Geld für Tiere, aber sie hinterlassen keine Überbleibsel mehr, weil ist einfach nichts, also man kann sich nichts bauen, weil es gibt auch keine Überbleibsel von den Tieren. Ja, das fand ich ein bisschen strange. Du kannst natürlich, wenn du die Gegner dort lootest, dann kannst du deren Cyberherzen rausschneiden, die du dann für die Blood Dragon verwenden kannst. Bei den Tieren haben die ja Taschengeld dabei gehabt oder wieso hat mal so ein Vogelstrauß mal 50 Euro in der Tasche? Ja, genau. Ne? Hat da irgendjemand gegessen, wo dann mal was drin und war? Auch da möchte ich sagen, fandet ihr nicht, dass die Tiere teilweise mega eklig und gruselig waren? Als da so komische Metallstraußen angerannt kamen mit so ätzenden Geräuschen und ich erschieße die und die kullern dann noch so den Hang runter. Ich denke mir so, what the fuck geht denn hier? Wie hässlich ist das bitte? Ich fand, die Hunde sahen sehr glitschig aus, auch als ob die von so einem Schleim dann... Ihr fandet die jetzt ernsthaft ekelhaft? Ich fand die Tiere, ich fand die einfach so grotesk irgendwie. Nee, Mir hat das nicht gefallen. Ich fand die jetzt nicht ekelhaft, aber ich verstehe schon, die kamen ein bisschen merkwürdig rüber. Ich habe die aber auch größtenteils ignoriert. Ja, wie gesagt, ich hätte es auch fast ignoriert, nur dann habe ich ein Wildschwein angefahren und dann kam diese scheiß Haie. Ja, alles in der gleichen Situation. Ja. Die Haie waren zum Beispiel echt lächerlich. Ja, also wirklich, die sahen echt lächerlich aus. Ja, das sah aus wie hier, wie heißt der Film mit LL Cool J? Deep Star 6, ja. Aber der war ein bisschen. Deep Star 6 war vorher. Was meinst du denn? Deep Plus C meint der auch nicht, oder? Deep Plus C war mit Ice Cube, oder? Nein, Ghost of cool Mars Jay. Ist mit Ice Cube. Ghost of Mars ist mit Ice Cube. Ihr habt recht. Und Ice Cube ist auch XXX2, Baby. Oh, stimmt. Ja? Der kommt heute Abend im Fernsehen. Kommt der heute Abend im Fernsehen? Das darfst du jetzt nicht sagen. Der Gregor schneidet es vielleicht jetzt wieder in 3 Wochen. Nein, es kommt morgen online. Echt schon? Ja, okay, siehst du, dann... Soll das passen? Dann habt ihr XXX2 verpasst, Baby. Aber ihr habt da auch nicht wirklich was verpasst. Wir haben jetzt ja drauf, also, weil du das Wildschwein überfahren das hast. Das Wildschwein, genau. Ja, da kam der Hai, ja? Wie in Deep Blue Sea. Genau, wie in Deep Blue Sea. Ja, genau. Und die sahen aus wie in Deep Blue Sea. Das war halt schlecht. Keine Ahnung, das fand ich lächerlich. Und dann habe ich die Tiere auch gar nicht mehr ernst genommen. Bis mir dann der weiße Tiger aufs Auto geklaut ist. Aber das war mir eigentlich egal. Ja. Ich fand's doof. Ich kann natürlich nicht den Vergleich mit Far Cry 3 selber ziehen. Aber da man ist es ja noch sinnvoll. Allgemein bei solchen Elementen hat man schon gemerkt, bei Blood Dragon wurde einfach dieses Erlebnis, was du in Far Cry 3, wie viel, 20, 30, 40 Spielstunden, was du immer du investieren kannst, es wurde komprimiert. Ne? Du hast nicht wirklich irgendwie so ein Skill-Aufbausystem. Es gibt zwar Skills, die freigeschaltet werden mit Level-Up-Punkten, die man zwischendurch holt, dass du dich schneller heilen kannst oder mehr Munition aufnehmen kannst oder was passiert irgendwie so nebenbei, aber allgemein war so die Kurve von okay, ich fange an und das kann Rex Power Cold und am Ende bist du dann der Badass, der richtig Hardcore-Waffen oder sowas hat. Das fand ich ging angenehm schnell. Ne? Es war einfach wie so ein großes Spiel, was komprimiert wurde auf 3 Stunden, dass ich relativ schnell Erfolge gesehen habe und mich nicht erst wirklich austoben musste. Ich finde ja dieses Level-System geil. 2 bis 5, keine Ahnung, 6 bis 9. Ja, ja. Musst dir keine Gedanken machen. So, ja, es passiert automatisch. Ja, musst dir überhaupt keinen Stress machen. Es wurde vermaß-effektet, sozusagen, das Level-Up-System. Ja, aber ist das beim Mass Effect auch so? Naja, du hattest dann beim... greife es nur kurz vor, im ersten Teil hattest du noch so ein richtig klassisches mit Punkte verteilen und Equipment und so weiter und irgendwann wurde das gestreamlined beim Zweier und beim Dreier, dass du sagen kannst, okay, das macht komplett der Computer und wenn du ein Level aufsteigst, werden da 2 Punkte auf diesen Skill verteilt und gut ist. Ja, und es wird zusätzlich was freigeschaltet. Es ist nicht exakt das gleiche, aber du kannst es ultra automatisieren, ne? Vielleicht sollte ich Mass Effect auch mal anfangen. Du musst Mass Effect mal anfangen. Der Zug ist abgefahren. Ich habe die auch bis heute nicht angefangen. Alter. Ich habe die alle, aber ich das ja, du würdest lohnt sich einfach nicht mehr. Du würdest dann ein bisschen die Version haben, wo du einfach alles in 5 Minuten als digitalen Comic angucken kannst. Das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt. Ich warte, glaube ich, bis Teil 4 kommt, wo ich mir dann Teil 1 bis 3 alle in so einem Comic angucken kann in 3 Minuten. Dass du Achievement dann unlockst oder so. Nein, das interessiert mich nicht mehr. Nee, Achievement bin ich durch mit dem Thema. Echt jetzt? Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Das ist ein Thema für einen anderen Tag, ja. Tatsächlich. Oh. Naja, irgendwann habe ich mehr Xbox gespielt zuletzt. Ewig her. Weiß nicht, warum. Weiß ich nicht. Reizt mich nicht mehr. Denn nur noch PC? Ja, klar, ist natürlich auch klar, weil der PC jetzt neu ist und die Spiele alle 5-mal geiler aussehen als auf der Xbox. Steam-Achievements gibt es vor allem dann ja auch dort. Für die. Das interessiert keinen nicht wirklich. Das ist aber wirklich ein Thema für einen anderen Tag. Nee, aber ohne Kenntnis von Far Cry 3, wir hatten ja Gäste, oder ich hatte dir gestern kurz per Mail geschrieben und gesagt, hey, ich habe Far Cry angefangen, mich kickt das jetzt noch nicht so ganz. Oder hatte ich so eine Stunde gespielt. Blood Dragon meinst du? Blood Dragon, ja, hatte ich angefangen. Und dann haben wir heute Morgen nochmal gequatscht. Also, ich habe es durchgespielt und ich fand es eigentlich ganz cool. Mir hat der Spaß gemacht. Ich weiß nicht. Entschuldigung. Ja, nee, mir hat es Spaß gemacht. Wenn man jetzt all diese Sachen sich anguckt, die jetzt rausgekickt wurden und die rausgestrichen wurden, ich finde halt das, was abseits von dem Humor an spielerischem Kern bleibt, finde ich halt so ein bisschen dürftig, weil ich fand es auch sehr komisch, wie die Gegner sich teilweise verhalten. Und damit meine ich jetzt nicht mal so KI, ich finde, die laufen auch stellenweise sehr langsam und reagieren komisch auf Treffer. Ja, und da kommt für mich irgendwie keine... Da kommt für mich keine Spannung und keine Stimmung auf. Und es gibt auch nur, es gibt die normalen Typen mit den Motorradhelmen, es gibt einen Typen mit einem anderen Motorradhelm, es gibt einen dicken Typen und es gibt die Blutdrachen. Es gibt 2 dicke Typen. Ja, okay, aber ihr wisst schon, was ich meine. 2 dicke Typen. Das ist natürlich auch kein richtig valides Argument, weil bei Far Cry 3 gab es auch nicht richtig viele Gegnertypen, aber es fällt mir noch in einem viel größeren Maße auf bei Blood Dragon. Und ich finde, man hat auch nicht so richtig packende Feuergefechte mit denen. Und dann bin ich persönlich für mich an dem Punkt, abseits davon, dass es lustig und unterhaltsam ist, dass es spielerisch da einfach nicht mehr so viel Geiles drin ist. Aber jetzt, also ich meine, das ist ein Download-Titel. Was für Erwartungen hast du an diesen Titel gestellt? Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden? Auf dieses Spiel? Wie habt ihr davon zum ersten Mal erfahren? Durch die ganze Kampagne, ich weiß, dass Trant war hier bei Ubisoft in Hamburg und wurde das Spiel enthüllt und dann gab es halt ja auch gleich ganz cool gemachte Trailer und dann hat man halt Bock darauf gehabt. Genauso war es bei mir. Ich war jetzt nicht auf dem Event, aber das sind solche Sachen, wo es dann über Twitter, über Internet vorhin, hey, hast du diesen Trailer schon gesehen? Und dann jemand bei Facebook oder sowas verlinkt und dann, ey, cool, ist das echt? Da habe ich das? Bock drauf. Da habe ich Bock drauf. Und in dem Kontext finde ich auch, dass, okay, vielleicht 15 Euro sind schon eine Ansage für ein paar Stunden Erlebnis, obwohl man das erweitern kann, um auf der Insel herumstolzieren und Sachen einsammeln und Zeug machen. Aber ich fand das jetzt, es hat sich durchaus rentiert. Aber ihr habt ja schon recht. Also das Download-Spiel, du kriegst für 10 bis 15 Euro teilweise viel, viel schlechtere und viel weniger ambitionierte und kleinere und ja insgesamt einfach nicht so wertige Spiele. Dafür ist es schon gut, aber ich vergleiche es halt trotzdem für mich immer intern damit, was wäre halt möglich gewesen, wenn ich auf dem Grundgerüst Far Cry 3 aufbaue und da wahrscheinlich bei einem Blood Dragon auch trotzdem mal 2 bis 3 bis 4 mal so viele Leute involviert waren wie bei vielen anderen Arcade- oder Indie-Spielen. Ja, es ist schon, also jetzt, wo ich den Abspann gesehen habe, der lief schon eine ganze Zeit lang und da waren, also ich weiß nicht, ob die dann einfach pro forma alle von Far Cry 3 mitgenannt haben. Ja, oder die haben halt Scheiße da eingebaut. Ich weiß nicht, hast du genau drauf geguckt? Ich würde es ihnen halt zutrauen. Ich würde es ihnen tatsächlich auch zutrauen. Dass sie da noch mehr damit beigepackt haben. Was du über die Feuergefechte gesagt hast, da ist vielleicht auch meine ein wenig Unfähigkeit, was so PC-Shooter mit Maus und Tastatur dort angeht. Ich war schon gut involviert in den Feuergefechten. Ich bin eben ein bisschen eingerostet, was diese Art von Steuerung angeht, konnte damit gut zurechtkommen. Die haben auch für mich dann sich noch gut gespielt. Ich mochte das Schleichen ganz ehrlich ganz gerne. Hey. Das mag ich nicht. Und genau das muss ich sagen, das ist zum Beispiel ein Punkt, der mich an dem Spiel stört, beziehungsweise es gibt so 2 Punkte. Wenn du schon auf diese 80er und 90er Jahre Action-Scheiße machst und auch die eigene Videospielgeschichte zitierst, oder beziehungsweise die Videospielgeschichte zitierst und dann mit diesen Zwischensequenzen und keine Ahnung eigentlich nichts machst, außer stupides Ballern, also du eroberst Garnisonen und du sprengst irgendwas in die Luft und das war's eigentlich und haust irgendwas kaputt, dann kannst du das auch irgendwie linearer gestalten. Ich finde halt... Es ist ja schon einigermaßen linear, wenn du ignorierst, dass du diese Garnison annehmen aber kannst. Aber ich finde halt, dadurch, dass du halt immer nochmal doch irgendwie verführt wirst, vom Weg abzukommen und irgendwas anderes zu machen, so, nimmt dem Ganzen die letzte Konsequenz. Also so ein bisschen Konsequenz ja, noch. Das ist vielleicht das ist vielleicht auch übertrieben. Aber ich bin dann doch mal irgendwie da durch die Gegend gerannt und habe irgendwas geguckt. So, ja. Es ist vielleicht wirklich eine Altlast, glaube ich, aus, da es auf Far Cry 3 basiert und das eben so ein Open-Worldiges. Dann hat er wohl jetzt hier in einem wesentlich kleineren Gebiet, ja. Ne, wesentlich nicht, dass du wirklich Ewigkeiten von einer Seite zur anderen der Map dann gehen kannst. Aber mich hat es jetzt, auch wenn ich Open-World ganz gerne mag, speziell in dem Fall habe ich wirklich erstmal das Zeug ignoriert, weil ich, bei dem bist du ja komplett sicher, wenn du das Spiel durchgespielt hast, was die Story-Missionen angeht, wirst du dann nochmal alles dir absuchen können. Wenn ich Bock habe, Videokassetten zu suchen, wenn ich Bock habe, Garnisonen einzunehmen, wird mir das helfen. Und auch wenn du bist ja noch nicht ganz durch, dann Daniel will auch nicht genau sagen, was am Ende dort passiert. Aber wenn du dann wieder danach spielen kannst, nachdem es durch ist, wird das Einnehmen der Garnisonen wesentlich mehr Spaß machen. Ja? Echt? Ich habe die jetzt schon fast alle eingenommen. Da mach's mal lieber nicht weiter. Machst du in zwei Minuten dann alle Verbleibenden einnehmen. Ja, weil es eine Waffe. Es gibt eine neue Waffe, die du noch nicht am Anfang dort hast. Die, speziell die letzte Mission, hat mir enorm viel Spaß dann dort damit gemacht. Ja, okay. Weil es ist ein bisschen so das Belohnungsprinzip dort aus. Du hast natürlich teilweise ein paar schwere Kämpfe, speziell wenn es gegen so die Blutdrachen dort geht, speziell als Shooter-Agnostiker für mich mit Maus und Tastatur. Aber am Ende wirst du nochmal mit so einem richtigen Krach-Bum-Peng, Farbenexplosion und Gag-Explosion, Zitatexplosion dann sozusagen aus der Story entlassen, damit du den Rest dann spielen kannst. Und mich hat es wirklich mit dem Lächeln zurückgelassen dann, als du, ich die Mission. Ich lächelte bisher die ganze Zeit. Ja, ich bin hier der Arsch, nur meckert. Nein, darum geht es ja eben, nicht. Wir hatten ja eben noch, du hattest ja noch einen Punkt wir haben, glaube ich, dann den Faden irgendwie so ein bisschen wieder verloren. Den Pfad verloren, meinst du? Den Pfad verloren oder den Faden den verlassen. Ja, das wär auch bei dem Podcast schöner, wenn er etwas linearer wäre und nicht so open-worldig in der Diskussion. Nein, wir haben nur Open-World-Diskussionen. Ja. Was hattest du eben nochmal angesprochen? Die Open-World-Problems. Ja. Was hattest du, ja, genau, die Open-World-Problems. Nee, weiß ich nicht mehr. Ich habe, glaube ich, gesagt, dass... Meme basteln damit. Das würde ich gerne mal... Hast du es schon fertig geschnitten? Können wir zurückspulen? Oh ja, warte mal, wir spulen mal zu... Blablabla. Ich habe es nicht gesehen, leider. Warte mal, was war das? Was habe ich denn gesagt vorher? Was habe ich gesagt? Ist weg. Ist völlig weg. Ich habe davon geredet, dass die letzte Mission hat Spaß gemacht. Krach, bumm, peng. Eine Waffe. Nee, davor schon. Wie wir überhaupt auf dieses Open-Worldige kamen. So, ja, einfach, dass durch all die Features, die weggefallen sind aus dem Originalspiel, dass mir der spielerische Kern einfach nicht mehr, so als Shooter ist es nicht so richtig geil. Da gibt es deutlich bessere Sachen. Als Shooter? Ja, auch Far Cry 3 war ein besserer Shooter, einfach weil ich die Gegner irgendwie dämlich finde, wie sie sich bewegen und wie sie agieren in der Welt. Und mich hat es nicht so gepackt und so reingezogen. Also das hätte gerade so, wie du sagst, diese Momente, wo man so seine Allmachtsfantasien ausleben kann, auch wenn du an so Geschützen bist, du ja manchmal vorher schon und ballerst halt irgendwie mal so aus allen Rohren und dann macht es richtig Spaß und es wird ja auch unterstützt, weil der Charakter dann irgendwie sich freut mit einem Sprachsample. Mit der Gatling-Gun. Ich hab nur diese Terror 4000 genommen und bin dann durch die ich hab einen mit dem Ding abgeknallt, dann kommen sie alle angerannt und dann rotze ich nur noch rein, wie bei Predator. Contact! Das hätte dem Spiel, glaube ich, besser getan, wenn das öfter so gewesen wäre, auch wie du gerade sagst, das hätte linearer sein müssen und da hätten auch gerne noch mehr Skriptergebnisse und irgendwo explodiert was und dann fallen die Leute vom Haus runter und da hätte man mehr geführt werden müssen. All dieses, okay, ich setze mich jetzt wieder in den Jeep und muss irgendwo hinfahren oder so durch eine Welt, die eh einfach nur düster und deprimierend ist, wo nichts Lustiges passiert. Eben. Das hätte man noch viel stärker zusammenstreichen können, aber dann wäre das Spiel natürlich noch kürzer geworden. Da gebe ich ihm vollkommen recht. Also das hätte man einfach komprimieren können irgendwie, also den Spielspaß komprimieren können. Ja. Den relativ limitierten. Es ist schon wirklich gut, aber ich habe mir einfach in mancher Hinsicht ein bisschen mehr davon erhofft. klar, also mehr geht's auf jeden Fall dort immer. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein Litmus-Test für Ubisoft, um jetzt zu sehen, hey, ist es was, was wir, wenn wir so viel Budget für so ein spezielles Konzept angeben, wie wird uns das zurückgezahlt? So gefühlt, wie viele Leute haben Bock drauf, wie viele Leute kaufen das, wie viele spielen das? Das ist bei dem nächsten möglichen Add-on, ob es für Far Cry ist, ob es für, was weiß ich, statt Splinter Cell kommen dann die Abenteuer von Metal Gear Rex Cold irgendwas, ne? Und dann basierend auf der Splinter Cell Engine irgendwas zu machen, dass es dort ein wesentlich runderes Spielergebnis ist, als das, was du hier bekommen hast. Ich streite dir nicht ab, dass das Shooten könnte bestimmt besser sein, ich habe eben nicht die Vergleiche. Nee, wollte ich gar nicht sagen, aber wie lustig wäre es denn, wenn jetzt Ubisoft zu jedem seiner bekannten Marken immer einen Ableger mit Rex Cold machen würde? Das wäre geil. Ey, das ich würde es sofort kaufen. Assassin's Creed, total lustig, ja. Assassin's Creed, Rex Cold. Das wäre dann Rexus Cold oder sowas. Rexus Coltus. Ja. Ja. Ey, Hammer, das wäre total gut. Im Nexus, nee, wie heißt es dort, wenn sie... Animus. Im Animus ist es nicht der Nexus. Ist dort hingeht. Obwohl, nee, sie können ja jetzt eigentlich schon in die Zukunft springen, oder? Vielleicht ist Power Rex Cold einer von den ganzen Verwandten dort, hey, ne? Nur der Assassin der Zukunft. Der Vater von Desmond eigentlich. Eigentlich, ja. Weil das Spiel spielt nicht in der Zukunft, sondern in einer weit entfernten Galaxie vor langer, langer Zeit. Bei Watch Dogs ist er schon auch dabei. Oh, auf jeden Fall. Das wäre aber auch cool. Ich bin interessiert, mal zu sehen, was wirklich das für Ergebnisse gebracht hat. Einfach, um zu sehen, ob so ein Ding auch möglich sein wird. Und andererseits, es gibt ja gerne diese, also ist ja fast schon ein eigenes Genre für sich, diese Nostalgiefeste in Videospielen. Ob es jetzt so ein Retro City Rampage beispielsweise ist oder sowas. Oh, das wo, muss ich mir auch nochmal holen. Wo das einfach, ist nicht so geil. Nein. Wo einfach, also der Vergleich dort, das, was ich von Retro City Rampage gespielt habe, ist so, wie gehst du mit diesem Nostalgie-Ding um, wenn du ein Spiel drumherum aufbaust? Weil für mich reicht es nicht ganz einfach, nur Zitate reinzuwerfen. Das ist ein bisschen so der Family-Guy-Weg. Das kann funktionieren, aber es ist nicht an sich lustig, wenn ich sage, guck mal, ich referenziere jetzt Terminator. Sondern ja. Was machst du eben da draus? Ne? Und Retro City Rampage ist einfach nur Zitat an Zitat an Zitat an Zitat, aber es kommt nicht irgendwie so richtig zusammen. Das Gefühl hatte ich bei Blood Dragon eher weniger, weil dort, klar, es war viel cheesy und jeder hat versucht, so viel da einzubauen. Wenig, wenn wir Beiträge für die TV-Sendungen machen, ne, da bauen wir ja auch gerne mal hier und da das kleine Zitat ein. Oder wenn es jetzt darum geht, hier, was hast du, Sleeping Dogs hast du doch für die Sendung dann dort gemacht. Da hast du ja auch geguckt, oh, jetzt habe ich das als Spielwiese, was kann ich denn dort damit machen? Und da baue ich ein Zitat und da eine Kameraeinstellung und da eine Szene aus dem Film und so weiter. Wenn man mit Maßen damit umgeht und weiß, dass das zu irgendetwas führen will, dann funktioniert das gut, wie bei Blood Dragon, wie es für mich funktioniert hat. Bei anderen Spielen ist diese Linie sehr, sehr fein, die man gehen kann, sonst wird es nur einfach Zitat an Zitat. Ich meine jetzt mal so im direkten Vergleich, ich meine, das ist ja so wirklich dieses One-Liner-Testosteron-Action-Kino in Kleinformat, was Duke Nukem ja nun mal auch versucht hat. Genau, Duke Nukem. Wer hat mehr Erfolg, sag ich mal? Ja, Duke Nukem hat es gut gemacht in den 90ern. Da hat es funktioniert, weil es wirklich auch von der Ära und von dem Maß her. Hast du das PlayStation 1 Duke Nukem mal gespielt, dieses Time to Kill? Boah. Das war so ein Tomb Raider-mäßiges, ein wenig Tomb Raider mit mehr Geballer. Ich erinnere mich daran. No, da hat sich schon erste Abnutzungserscheinungen gezeigt. Aber habe ich Tomb Raider gespielt. Aber das war auch natürlich vollgestopft, immer noch mit dem Duke Nukem Charme und so weiter. Das hat noch funktioniert, weil es in den 90ern gewesen ist. So wie Duke Nukem Forever, 2009, 2010 ist es rausgekommen, ne? Glaube ich hier insgesamt, ne? 2010 ist es gewesen. Ich überlege gerade. Doch, 2010 war es. Ist es nicht 2000? Ist es schon, nee. Ich glaube, es ist erst 11 rausgekommen. Es ist 2011 rausgekommen? Ja. Oh Gott. Ich weiß, ich habe ja den Test noch dafür gemacht. 2011, und da müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden, weil jedes Spiel ist besser als Duke Nukem Forever. Ich fand das so furchtbar. Also es war eine komplette Katastrophe. Allein die Ladezeiten, ist das Schlimmste, was ich in der Generation gesehen habe. Ich meine aber, das hat natürlich auch wieder diesen 80er-Jahre-Zitate-Actionhelden-Verriss ein wenig probiert, das so zu vermitteln. Aber die Art, wie es das gemacht hat, war noch tief in den 90ern verwurzelt. Und es hat nicht mehr funktioniert für ein 2011er-Spiel. Ich glaube, da ist sowas wie Blood Dragon ein bisschen differenzierter mit umgegangen. Ne? Ich kann auch total nachvollziehen, wenn jemand das zu viel ist und jetzt wieder ein 80er-Witz hier, guck mal, wie lustig aus diesem Film. wir haben gar nicht über die Musik noch gar nicht gesprochen, aber die ist ja auch sehr bewusst auch sehr auf 80er Jahre dann dort gemacht. Super geil. Seit Hotline Miami der beste Soundtrack. Ey, in letzter Zeit echt richtig gute Elektro-Soundtracks. Hotline Miami, das hier oder vor ein paar Jährchen noch Shatter, kann ich auch jedem ans Herz legen. Das Sound, das sind echt geile Elektro-Sachen, die dann kommen. Ich habe sogar ein Lied von Power Glove, ist glaube ich einer der Komponisten oder so. Es ist eine, ich weiß nicht, ist das ein Typ oder ist es eine Gruppe oder sowas? Von denen hatte ich tatsächlich auch schon vorher Tracks gehabt. Ne? Und gab es die nicht auch bei Dings, bei Pump? Bei Pump? Jetzt wird es aber sehr jetzt fachspezifisch. Jetzt hier keiner rafft mehr, wovon ihr redet jetzt. Was war Pump jetzt? Ich kenne nur das Album vom Aerosmith. Nee, aber kann es nicht sein, dass die auch bei Pump waren? Ich weiß es gar nicht. Ja, dann nimmt mal einen Schluck Bier, ne? Ja. Auf die Information. Nee, ich bin mir nicht egal, sicher. Egal, ich gebe dir aber vollkommen recht, die Musik ist so super. Jetzt gerade, also noch im Schwung mit irgendwie dem neuen Daft Punk-Album irgendwie und jetzt und das halt noch. Ey, wieso redet die ganze Welt von diesem Album? Ich kann auch nicht mehr Social Media benutzen, weil mir jeder die ganze Zeit erzählt, dass er dieses Album gehört. Das ist wirklich so abgefahren. Es ist nicht abgefahren. Es ist ein neues Daft Punk-Album, da wird mal eine Woche drüber geredet, wenn es da ist. Ja, aber da scheint doch jeder sich berufen zu fühlen, dazu einen Kommentar abzugeben, dass ich ja jetzt Leuten wie euch, die da kulturell interessiert sind, aber da äußert sich ja auch jeder zu, da wird sich wahrscheinlich auch meine Mutter zu äußern, wenn sie Facebook hätte. Es gibt aber auch die Leute, die sich... Song wahrscheinlich schon zigfach irgendwie mitgeteilt haben. Es gibt aber auch dann Leute, die sich dann dazu äußern, dass sie sagen, dass sie sich nicht dazu äußern wollen. Also mir geht das ja am Arsch vorbei. Ja, das ist noch schlimmer. Ja. Ey, also wie gesagt, für mich ist es kein Meisterwerk, aber es ist schöne Musik, weil ich mag diesen Retro-Touch, ich mag Vocoder-Geschichten, ich mag dieses, ich mag halt dieses 80er Jahre John Carpenter, Scarface, Synthesizer, schmilzige irgendwie Flair, was diese Songs rüberbringen. Vor ein paar Monaten gab es in dem Internetforum ein Thread, wo sich da speziell um solche so Blade Runner-eske, Escape from New York-eske Musik dann gedreht hat, so wirklich so auf Synthie gemacht, 80er mit so einem richtigen Beat und so weiter dahinter. Und da hatte ich eben auch dieses eine Lied aber entdeckt, halt auch was diese, ich aus. Diese geil, diesen entweder kitschigen oder sphärischen Synthesizer. Es ist schon geil. Ich weiß nicht, ob es auf der Konsole dann besser war. Es war mir ein bisschen zu sehr runtergemischt, der Sound teilweise. So an ein paar Stellen flammt er auf, wenn du dann gewisse Missionen machst. Aber ich hätte den gerne noch mal ein bisschen präsenter vorne gehabt. Das ist mir nicht aufgefallen. Also bei mir. Das fand ich jetzt zum Beispiel. Das fand ich jetzt zum Beispiel nicht. Ja. Also ich fand gerade, wie er eingesetzt war, fand ich erstaunlich positioniert beziehungsweise abgestimmt auf das Spiel. Und gerade welche Art und Weise sie von 80er-Jahres-Sound irgendwie auch irgendwie für welche Szenen eingesetzt haben, das fand ich sehr gut gewählt, ja. Also es waren ja, gerade wenn du halt außerhalb der Mission irgendwie durch die Gegend gefahren bist und geeilt bist, irgendwie, dann kommt da immer dieser geile, hohe irgendwie Synthi, der sich halt anhört wie so ein schöner alter Carpenter-Track irgendwie. Und ich fand das richtig cool, weil das hat dann doch irgendwo noch so ein bisschen, so ein Quäntchen Atmosphäre irgendwie dem Spiel vergeben. Also ich finde, das ist das Schöne bei diesen Synthesizer-Klängen irgendwie, sie kleistern das Ganze nochmal so richtig schön zusammen. Ich glaube, ich bin da vielleicht aber auch zu sehr Hotline Miami geschädigt, weil dort ist der Soundtrack immer sehr präsent im Vordergrund. Ja, und sich richtig, der ist aber wirklich knallig. Ja. Das ist aber, das finde ich bei Hotline Miami, ist eine ganz komische Art von Spiel, weil ich habe da zu Hause gesessen mit Kopfhörern am PC und dann die Musik laut. Ich finde, das verwebt sich fast so zu einem, weil Hotline Miami ist auch so ein Spiel, wo du irgendwie den Level, zumindest ging mir das so, ich weiß nicht, ob ich irgendwie schlecht war oder ob das so angedacht ist, wo du manchmal 20 Mal hintereinander, du gehst sofort tot, rennst wieder rein und du bist dann wie in so einer Art Hypnose drin, zusammen mit diesem Sound auf dem Ohr. Also das ist halt so ein geiles Erlebnis. Ja, das klingt jetzt komisch, aber das ist der Tunnelblick. So, der Tunnelblick trifft es da wirklich und das hat man bei ganz wenigen Spielen. Das finde ich bei Blood Dragon jetzt nicht, aber auch da ist der Soundtrack schon geil und macht das Spiel definitiv besser und deswegen haben wir es ja auch aufgehoben für die Game One Jubiläumssendung, weil es einfach so geil auch zu manchen der Charakteren bei uns da passte. Jetzt, dadurch, dass ich die Songs jetzt über den Game One Beitrag vorher kannte, jetzt wo ich es gespielt habe, muss ich natürlich auch nochmal schmunzeln, wenn jetzt der Song kommt, wo wir am Ende nochmal diese Musiknummer gemacht haben in der Folge und dann spielt das Ding im Spiel. Ne? Und so, dann bin ich gleich wieder mit dem Beat dort mitgegangen. Ich werde den auf jeden Fall auch separat noch öfters dann durchhören, den Soundtrack, wie den Hotline Miami Soundtrack. Den werde ich auch für viele Sachen noch benutzen. Ich habe den Hotline Miami Soundtrack habe ich mal zu einem Mix verarbeitet, zusammen mit Drive und noch in einem anderen Soundtrack. Ich glaube, das passt alles. Oh, stimmt, das habe ich mal gelesen. Das hast du irgendwie getwittert oder so. Ja, oder? Gibt es das noch irgendwo? Kann man sich das anhören? Oh, ich weiß es gar nicht. Musst du mal auf YouTube packen, da hast du wahrscheinlich gleich. Darf man das so einfach? Ne, wollte ich gerade sagen. Ey, bitte, das ist deine Bühne. Kannst du. Bei wo? Das ist der kleine Tisch. Genau, der kleine Tisch. Da kannst du Bescheid sagen, bald könnt ihr ab hier meine coolsten Mixes sehen. Ja, aber das gehört ihm ja beides nicht. Ja, also ich habe die Sachen nur ineinander vermixt. Ja, also dementsprechend. Vielleicht kann man das auf Mixcloud hochladen Vielleicht geht das dann auch so. No? Ich werde auf jeden Fall würde gerne mal reinhören, wenn du es dann fertig hast. Ich habe den, glaube ich, auf den Redaktionsserver mal gestellt. Ah, okay, cool. Kann ich da mal draufschauen bei Zeiten. Das sind jetzt die 10 Minuten rum, die du über das Spiel sprechen wolltest, Gregor? Klar, natürlich. Wieder, aber wir haben ja noch nicht ganz die... Die Stunde ist noch nicht voll. Nee, aber wir haben die Maße des hier News-Podcasts dann fast erreicht dann damit. Ja, normalerweise, wenn ich dann nur da sitze und die Dinger mache, geht es meist so 20 bis 25 Minuten über kleinere Spiele. Ich habe aber auch schon geschafft, so für 70 Minuten über Metal Gear Rising dann zu quatschen. Okay. Ohne... Pause und über Unterlass. Metal Gear Rising. Über Metal Gear Rising Revenge. Genau. Ja, da habe ich mal ein bisschen weiter ausgeholt und so fort. Aber ich finde es durchaus, ey, vielen Dank. Die Kunst des Krieges von Sun Tzu. Geiles Spiel. Könnte mein Game of the Year sein, wenn jetzt, obwohl da kommen noch einige Sachen. Metal Gear Rising? Ja. Metal Gear Rising ist großartig. Ist richtig, richtig gut. Ist richtig, okay. Richtig gutes Spiel gewesen. Wenn du das sagst. Also vielen Dank, dass ich auch meine Meinung einmal hier teilen darf, wenn ihr auch die gleichen Spiele gespielt habt wie ich. Ach, weil gerne, mit wem kann ich mich sonst da hinsetzen und sagen, hey, hast du auch The Starship Damray gespielt auf dem Nintendo 3DS? Ja, da bin ich, glaube ich, hier der Einzige, der das ich bin der Einzige. Spielen wird. Nee, ich natürlich auch. Ich habe das auch. Das ist so ein Horror-Adventure für 3DS. Ist gerade für Nintendo 3DS rausgekommen. Ich habe leider keinen 3DS. Ja, verlassener Roboter oder Roboter auf einem verlassenen Raumschiff aus der Ego-Perspektive durchfahren und Rätsel lösen. Klingt gut. Weißt du schon, was du als nächstes jetzt spielen wirst dann? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, was jetzt noch Sachen anstehen, die für die Sendung kommen. Ich habe eigentlich Bock auf Resident Evil Revelations, weil das habe ich nie komplett durchgespielt auf dem 3DS und wenn die PC-Version da ist. Und ich habe ganz ehrlich auch Bock auf Remember Me bekommen, auch wenn man da ein bisschen Unterschiedliches dann davon hört. Aber das kommt ja auch relativ bald Anfang offiziell. Juni, ne? Anfang Juni ist es dann auf jeden Fall. Ich habe auch noch einige Sachen, die ich gerne dann aufholen würde, die noch auf der Halde liegen vom letzten halben Jahr. Habe ja auch nicht alles dann geschafft. Ja. An Sachen, ich habe Bioshock Infinite noch nicht komplett durchgespielt. Ich auch noch zu Ende spielen. Okay, Tomb Raider habe ich durchgespielt, aber da ist noch ein dicker Stapel bei mir noch, der sich dann dort anbietet. Wann kommt das Batman Arkham Origins? Ist das bald? 25. Oktober weltweit, glaube ich. Kommt heute ein neuer Trailer raus oder der erste richtige Trailer. Es gibt ja nur so einen ganz kurzen Teaser bisher. Heute am Montag wird der richtige Trailer veröffentlicht, den du sicherlich dann schon auf deinem YouTube-Kanal haben wirst, oder? Wenn der etwas taugt, dann schon. Stimmt, also bei Batman. Hinten dran knallen, wenn du fertig bist. an den Far Cry 3 Beitrag dann sozusagen. Ja, muss ich jetzt ja wohl. Franchises. Ja, machst du so die Top 5 der zu dunklen Spiele. Kannst du vielleicht noch Batman mit reinpacken. Oh. Geil, jetzt? Also sehr dunkel ist Blood Dragon schon und Batman ist natürlich nicht zu dunkel, aber ist auch ein sehr dunkles Spiel. Ja. Wir hatten in der Folge auch einen Gag darum konstruiert, dass das Spiel so dunkel ist, dass man ein Batman braucht, so ungefähr. Deswegen kam ich jetzt gerade drauf. Okay. Aber jetzt haben wir echt eigentlich gar nicht über die Filme irgendwie geredet. Nee, bin ich froh, weil da kenne ich mich mal überhaupt nicht aus mit. Hast du keinen Film wiedererkannt? Echt? Ja, ich erkenne da schon mal was wieder, aber ich besitze echt nicht das fundierte Fachwissen. Also rein die offensichtlichsten Sachen, die dir aufgefallen sind, Fabian. Das sind einige natürlich Sachen, die du sofort siehst, selbst wenn du nur peripher an Filmen interessiert bist. Also ich meine, also wirklich keinen einzigen Film mehr? Doch, klar, erkenne ich da auch schon Filme wieder. Zum Beispiel? Jetzt stehe ich hier so unter Druck. Ey, sag einfach Terminator und dann ist gut. Ja klar, Terminator. Mann, Gregor, du Günther Jauch. Ja, aber Entschuldigung, ja, das kannst klar, du keinem aus der Nase kitzeln. Ja, aber genau sowas hätte er doch sagen können. Aber er hätte es auch vor einer Minute sagen können. Du musst dich nicht für schämen, dass du Terminator kennst. Was kenne ich denn? Was habe ich denn noch erkannt? Und, was haben wir sonst? Wenn du am Anfang diese Turret-Sequenz hast aus dem Flugzeug und diese Musik dann da spielt. Das ist Dingsbums hier. Wie heißt sie? Apocalypse Now? Nein. Ah. Doch. Und das ist ja auch die Geschichte vom Colonel Sloan oder wie er heißt. Ja, es ist nah dran, auf jeden Fall. So mit Colonel Sloan und hier hat sich abgeschottet und so weiter und so fort. Ist natürlich zitiert. Oder ist es nicht aus Apocalypse Now gewesen, das Lied? Am Anfang, was man hört? Das ist Long Tongue Sally. Ja. Nein, das ist aus Predator. War es aus Predator? Ja. Okay, da war es direkt die Predator-Referenz, die mit dabei gewesen ist. Aber Apocalypse Now steckt eben in dieser Geschichte. Welche Filme fallen dir denn noch ein? Star Wars war dort mit dabei, das hast du noch nicht gesehen. Wo war denn Star Wars referenziert? Danke. Ja, nee, ich sag nur, dass da eine Star Wars-Referenz im Abspann gewesen ist. Ach so, ja, aber die stimmt, die hätte ich auch noch gewusst. Beispielsweise Robocop natürlich. Robocop wird, ist auf jeden Fall noch mit drin, Phantomkommando ist noch mit drin. Phantomkommando wird referenziert. Also so ziemlich alles, was du so von Schwarzenegger gekannt hast, ist so entweder mal in Sprüchen mit drin dabei. Du hast viele Musiken, die referenziert. I got the power, I got the touch. 1:1. Dialog aber aus dem Spiel. Habt ihr das wirklich alles noch so? Also ich meine, die Filme hat man doch Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Also ich zumindest. Ich weiß immer, ich habe das schon mal gesehen, den Film, aber jetzt wirklich das zuzuordnen, das würde mir schon schwerfallen. Ich weiß nur, also, okay, man kennt es in der Machart und man erkennt Gesten wieder und so. Aber jetzt wirklich zu sagen, Phantomkommando zum Beispiel, weiß ich, habe den mal gesehen. Ich erinnere mich an eine Szene, wo der so einen Typen von der Brücke hält. Aber das sind auch die einzigen Sachen, an die ich mich da irgendwie noch erinnern kann. I like you best, I'll kill you last. Ich töte dich als letztes, Sully. Naja, gut, jetzt ist natürlich jetzt bei mir ist halt das Ding, ich habe Predator, glaube ich, 50 Mal gesehen. Ich habe es auch vor einem Jährchen nochmal geguckt. Als wir den Schwarzenegger-Cast gemacht haben, habe ich dann auch nochmal Sachen ausgepackt und dann, ey, Running Man habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Oh, stimmt, den könnte ich auch mal wieder gucken. Ja, Running Man ist immer noch cool. Also this was Sub-Zero. Ist immer noch, und mein, now Zero. Mein absolut Lieblings-Schwarzenegger immer noch Total Recall im Original. Zum Beispiel. Ja, habe ich auch gerade noch mal fast durchgeguckt für den Splinter Cell-Beitrag wegen Michael Ironside. Ne, und Starship Troopers habe ich auch noch mal fast komplett durchgeschaut. Oh ey, letztens kam Highlander 2 auf Tele 5. Und da ist Michael Ironside, ja, auch mit Sean Connery. Auch mit Sean Connery. Dann lauf weiter. Ich stelle mich jetzt hier unter den unter dem Ventilator. Das Beste ist ja noch dieser Close-Up auf Christopher Lambert und die Alte, ja, die noch mal original eine Minute ihm zugucken. Sie drehen sich nochmal um und Christopher Lambert in so einer Mischung aus, ja, ich freue mich, dass du jetzt ins Jenseits gehst und cool, dass du das machst. So. Ja. Und oh, eigentlich ist es aber scheiße, dass du tot bist. Entschuldige, dass wir abschweifen. Dann ist das die Version, das ist aber nicht der Director's Cut, wo die Alien-Szenen rausgeschnitten wurden. Ne? Das ist es mit dem Anfang gewesen, vor 500 Jahren auf dem Alien. Da sind die auf dem Planeten da. Ja, genau. Ja. In diesem inoffiziellen Director's Cut sind alle diese Alien-Referenzen rausgeschnitten Moment worden. Moment mal, bei Highlander 2 geht es um Aliens. Ja. Das höre ich gerade zum allerersten Mal. Hast du es nicht gewusst? Nee. Es kann nur einen geben. Connor und die anderen, die kommen alle von einem Planeten, der irgendwo, keine Ahnung, am Arsch der Emma ist. Ich kenne mehr die TV-Serie mit Adrian Paul. Die habe ich früher sehr gerne geguckt. Die war ganz okay. Ja, da war ich auch klein. Die also war ganz auch. Okay. Ich weiß, und das Titellied war super von Dingsbums. Nee, oder war das beim Film? Beim Princess of the Universe, Mann. Ja, ja. Here we are, we're the princess. Ja, kennst du doch, oder? Ja, ja, das meine ich doch. Ja. Nee, aber das war nicht auf der TV-Serie. Da war doch mehr Who Wants to Live Forever wahrscheinlich eher. Who Wants to Run Forever. In den habe ich nochmal reingeschaut für den Metal Gear Revengeance-Beitrag, weil ich da auch Minimatzen rausgezogen habe. Highlander? Ja auch, genau, ich habe ja doch den einen Ingame-Kampf dann geschnitten auf Princess of Universe aus dem Spiel. Also da gab es die Musik und dann gab es den Queen-Soundtrack drauf. Das war ganz geil. Den habe ich leider noch nie gesehen, den Revengeance-Beitrag von dir. Ach so. Das tut mir leid. Kannst du guck dir Metal Gear Rising mit Ei, ja? Ja, ja, ich weiß, das Ding wollte ich mir mal angucken, aber dann, keine Ahnung. Ja, falls du irgendwann mal Revengeance spielen willst, kannst du gerne mal reinschauen bei Zeiten. Gibt es eigentlich auch für PC? Nee, oder? Es kommt bald für PC. Es wurde gerade tatsächlich eine PC-Version angekündigt. Toll. Revengeance. Aber auch auf Konsole ist es 60 Frames flüssig in beiden Versionen, Xbox und PS3. Es ist ein bisschen anders als die God of War-Dinger, eben nicht, dass du proaktiv hingehen musst, sondern du musst aus der Abwehr ausarbeiten. Du musst kontern oder du musst in die Abwehr gehen und dann die Gegner erstmal auslesen. Das ist was anderes. Wie bei Ninja Gaiden? Ähnlich wie bei Ninja Gaiden, aber jetzt nicht so. Ich habe Ninja Gaiden 3 probiert in dieser Razor's Edge Edition. Da hat es mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Hast du es zweimal gespielt? Den Einser habe ich gespielt auf der Xbox 1, dieses Ninja Gaiden Black. Ne? Ist zu lange her, um das jetzt zu vergleichen direkt mit Revengeance, aber es ist nicht ganz so schwer wie Ninja Gaiden. Okay, ja. Ja. Also du wirst nicht gequält bis ohne Ende. Um das Ganze nochmal auf Far Cry. Ja, ich weiß, Entschuldigung. Schmeißt du nochmal ein paar Referenzen rein. Dings. Aliens ist auf jeden Fall drin. Stimmt, ja, mit den Eiern und mit so weiter. Eiern? Ne? Ach ja, stimmt, das habe ich auch erkannt zum Beispiel. Und auch dann, wenn du hochfährst mit dem Fahrstuhl, sagt er ja auch, das kommt mir irgendwie erstaunlich bekannt vor. diese ganze Selbstreferenzielle ist auch echt, finde ich doch gelungen, irgendwie da reingebracht. Ja, auch wenn es mal irgendwann dann ausgereizt ist. Also es ist eigentlich was, im Prinzip, ganz ehrlich, war es mir nur in dem Tutorial-Ding dann schon zu dick, aber das war halt gleich so am Anfang, dass es mich erstmal ein bisschen negativ gestimmt hat. Weil das weiß ich nicht. Das kam mir auch in der Art und Weise so bekannt vor, wie sie sich da über sich selber lustig macht. Aber sag mal weiter mit deinen Filmen. Das interessiert mich ja auch als Nicht-Kenner. Ich habe natürlich jetzt auch noch nicht alles, ich habe die Garnison erobert und oder beziehungsweise versucht zu erobern. Ja, du wirst noch jede Menge Zitate in den letzten beiden dann dort sehen, also in den letzten beiden Missionen, die du machen musst. Da stehen noch zwei für dich an. Ich weiß auf jeden Fall, was sehr lustig ist, ich habe ein Ding gesehen, das war meiner Ansicht nach Paco die Kampfmaschine. Ist ein italienischer Jetzt wird es sehr speziell. Ja, aber also klar, es wäre doof zu sagen, nur Terminator, weil Terminator ist ja offensichtlich gerade am Anfang. Ja. Mark 4 ist eine Anspielung, meine ich. Mark 4 ist er, glaube ich, ne? Du meinst dieser Mörderroboter aus der Zukunft? Oder? Genau, nein, ja. Sie selbst Mark sind ja. Sind die am Spiel. Und ich meine die Mark-Anspielung. Oder Mark 13 hieß er doch, oder? Mark 13? Ja. Ach, ey, ich hatte vorhin noch zwei gesehen. Also du findest nicht nur diese direkten Referenzen, sondern manchmal in der Textzeile, in dem Namen, in der Begebenheit, in der Levelbeschreibung und so weiter. Also, genau, zum Beispiel dieses: Hast du Zeit, um in Deckung zu gehen? Also das ist ja die Missionstitel zum Beispiel. Ja, erinnere ich mich jetzt kaum dran. Nein? Ja, zwischendurch immer die Missionsnamen. Ja, zwischendurch denen, ne? So Missionsnamen zum Beispiel. Das sind auch immer aus Zitate aus Filmtiteln und so weiter. Okay. Also gerade beim Anfang heißt Zeit, hast du Zeit, um in Deckung zu gehen. Das ist aus Dings, das ist halt aus Predator auch. Mhm. Wo der Typ mit dem Granatwerfer zu Jesse Ventura sagt, hast du Zeit, um in Deckung zu gehen, weil er meint vorher irgendwie, er hat keine Zeit zu bluten. Ja, zum Beispiel. Ja. Ich musste gerade an die Meldung. Batman ist auch drin. Wenn der, ich weiß nicht, wir haben jetzt schon viel gespoilert von dem Spiel, oder? Ja, aber ey, wir haben ein bisschen was über, dass du da gegen Blood Dragons irgendwann mal kämpfst, ist glaube ich jetzt nicht der Hardcore-Spoiler. Und nee, aber wenn der Sloane im anderen Typ, ist das ein Spoiler? Wenn man sowas sagen wir mal, der Batman Rises, heißt der? Der, ja, letzte, genau. Der wird referenziert in einer Stelle und bekannt so, aus Comics. Ach so, das meint ihr, ja, okay. Aber das stimmt, da habe ich mich auch dann direkt dran erinnert gefühlt, dieser Move, der dort gezeigt wurde. Wo man mich das auch ein bisschen an Wrestling erinnert hat, an so ja, 80er, 90er ja, Jahre. Ja, aber genau da, ich glaube, der Charakter, von dem wir bei Batman sprechen, ist ja auch ursprünglich mal ein Wrestler gewesen und hat solche Moves dann verwendet. Da kam das dementsprechend dann direkt rüber. Ich musste an diesen Ladebildschirm gerade denken zwischendurch. Ey. Irgendwie erschießt nicht die, was war das mit der Nach... Das ist diese Feinjustierung beim Videorekorder. Achso, ja, der Ladebildschirm ist dann immer Tracking, wie man bei einem Videorekorder dann einstellt, aber zwischendurch hast du ja auch so dann beknackte Lademessages. Granaten explodieren. Befreite Stationen sind frei. das fand ich auch wieder sehr lustig. Also, was ich auch immer gut fand, wenn sie hier diesen lateinischen Begriff für deinen Daumen benutzen, irgendwie, damit du die Herzen wirfst oder sonst irgendwas machst. Ja, stimmt. Es gab so zwei, drei Spielereien, da irgendwann immer mal wieder drin, wo du dich auf quasi benutzt deine sechs oder einen von deinen sechs Sinnen irgendwie, um dich umzusehen, also ein Kram. Ich fand, das haben die doch ganz gut gemacht. Das haben sie schon ganz gut gemacht. Also wenn es länger gewesen wäre vom Spiel, ich glaube irgendwann selbst dem größten 80er-Jahre-Fan und Zitate-Fan und sowas wäre es dann auf die Eier gegangen. Aber dadurch, dass das die Hauptmission tatsächlich nur 3,5, 4, 5 Stunden oder sowas dauert, wenn überhaupt, ist es glaube ich gerade noch das richtige Maß gewesen, dass es mich dann nicht angepisst hat. Irgendwann, so ein Konzept kannst du nicht auf 30, 40 nee. Stunden ausbreiten. Und das wäre jetzt nochmal eine so eine Sache gewesen, die ich vielleicht vorhin noch gesagt hätte. Was wäre jetzt die Alternative gewesen? Hätten sie ein neues Spiel dazu rausgebracht? Also ein eigenes Spiel rausgebracht irgendwie zum, keine Ahnung, für 50 Euro oder sonst ich irgendwas. Auch, du brauchst schon den Far Cry 3 Namen, um das überhaupt erstmal präsent zu machen. Und da ist es okay, dass die Leute einfach da mal probieren und machen. Da hätten, ja, ja. Fand ich persönlich. Wolltest du was sagen? Nö, ich überlege da gerade, ob das jetzt, wenn es jetzt von einem anderen Entwickler gekommen wäre oder einem kleineren Studio ohne Far Cry Namen, ob es dann anders angekommen oder anders bewertet worden wäre. Schwierig. Also vielleicht hätte man da gesagt, ja, das ist irgendwie ambitioniert, fürs nächste Mal besorgt euch noch eine gescheite Engine und macht das ein bisschen anders. Ich glaube, da lässt man sich gerne irgendwie ein bisschen täuschen von. Also es hat dem sicherlich nicht geschadet, dass es von Ubisoft ist, dass die einfach auch Geld hatten, um da ein paar nette Trailer rundherum zu schustern und ja, dass da halt auch ein Far Cry mit dem Namen steht. Die Kampagne ist halt echt geil. Also die hat mich total angefixt. Ja, also gerade so als Fan von alten G.I. Joe Zeichentrickserien, also der Zeichentrickserie. Und das fand ich richtig cool. Also auch dann in Verbindung mit der Musik und dieser VHS-Flair halt, ja. Ja. Also es ist lustig eigentlich, weil wir haben das Thema, was jetzt so um wir hatten jetzt was zu Remakes und Reboots für Game One und da ging es auch ein bisschen drum, dass oft so Sachen, die heutzutage neu aufgelegt werden, ein bisschen damit spielen, dass Leute was cool fanden, irgendwie als Kinder oder als Jugendliche, und das natürlich wissen die auch, okay, heute sind die Leute erwachsen, die jetzt irgendwie in den 90ern oder 80ern sich so Actionfilme angeschaut haben, und die haben halt auch Geld und die geben halt auch mal ein paar Euro dafür aus, um sich dieses Gefühl nochmal zu holen, und genau damit spielen halt auch diese Sequenzen, diese Trailer, wo diese Comic-Sequenzen drin sind, wo die da in dem Hubschrauber sind und so, und das ist alles lustig und da fühlen wir uns wieder wie Kinder einfach, und dann denken wir, ja, okay, das will ich haben, dafür gebe ich irgendwie 10, 15 Euro aus, und das ist dann vielleicht sogar wichtiger, als das, was da dann im Endeffekt als Shooter irgendwie drin steckt. Ja, hast du gerade schön ausgeführt, dieses Nostalgiegefühl wird von sehr vielen Leuten bedient mittlerweile, aus, ob es jetzt als Spiel, ob es als Film, ob es was auch immer aus der Unterhaltung dann dort ist. Und da musst du schon differenziert vernünftig mit umgehen, so wie es für mich im Fall gefühlt mit Blood Dragon gewesen ist. Und irgendwann wird sich auch diese Nostalgienummer ein wenig dann erledigt haben, weil das hast du mittlerweile so präsent. Du kannst dir das nicht mehr verklären, wie cool das war alles früher, weil du siehst es ja direkt. Ne? Ja. Und dann kannst du nur sagen, ey, wie cool war der Film damals, habe ich seit 50 Jahren nicht mehr gesehen, ist bestimmt immer noch geil, mal gucken, wie der heute ausschaut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Für lange Jahre dachte ich, dass Knight Rider die beste Serie aller Zeiten ist, bis dann die Wiederholung auf RTL vor 10 Jahren kam. Und dann, oh Gott, das ist der dümmste Schwachsinn, den ich je gesehen habe. Aber das ist so die nostalgische Verklärung, die dann dazu kommt. Ja, jein, ne? Also ich meine, ich liebe... Nein, ich, ob du jetzt A-Team nimmst, Airwolf nimmst. Ey, ich liebe diese Sachen heute noch. Ich gucke sie mir immer noch sehr, sehr gerne an. Aber was du verklärst gerne in der Erinnerung, ist es einfach so die Qualität von Sachen. Du erinnerst dich nur an die coolen, guten Sachen, die du gerne behalten wirst. Aber so diese, das einfach da teilweise himmelschreiender Schwachsinn und schlechte Effekte und was auch immer gewesen ist, das unterschlägst du dann im Kopf. Ne? Und wenn du immer konfrontiert wirst und deine Nostalgie nicht immer angefeuert werden kann, weil jetzt kommt das nächste Retro-Spiel, was auf 80er dort macht, ich glaube, der Entwickler, der ein Spiel nach Blood Dragon jetzt macht, was in die gleiche Kerbe versucht zu schlagen, der wird schwer haben, genau. Aber ich habe eben da auch schon drüber nachgedacht, lustig, dass du das sagst, jetzt, es gibt aber auch kaum die Möglichkeit, sowas zu machen, weil jetzt so in den 90ern oder in den 70ern oder 60ern, da kannst du jetzt nicht so einen ikonischen Ego-Shooter erschaffen, weil das alles nicht zusammenpasst, da müsstest du entweder ein ganz anderes Genre nehmen, aber auch so, so 80er sind halt schon prädestiniert einfach dafür, um im Medium Videospiele auch zu speziell funktionieren. Wenn du sowas parodistisch in der Form machst, also die GTA-Spiele kann man ja auch eigentlich fast sowas wie in der Form bezeichnen, das sind ja auch so Period-Pieces dann, ne? Vice City war eben 80er-Jahre-Gefühl pur auf eine andere Art, als es jetzt Blood Dragon gemacht hat mit dieser Verballhornung der Actionfilme, oder The Warriors hätte ich da nochmal reingeschmissen, was natürlich eine direkte Filmvorlage hatte, aber es hat echt cool diese 70s-Flair eingefangen, was nicht so viele Spiele dort machen können. Auch hat natürlich nicht direkt drauf abgezielt, aber die Driver-Dinge haben mich auch ein bisschen so an diese Starsky und Hutch 70er-Jahre French Connection, sowas gelöt dann dort erinnert. Ne? Und das finde ich auch ganz cool, wenn ein Spiel mal das hier so treffen kann, in der von ab und zu mal klappt's. Ja, stimmt. Bei Driver ist es aber wieder so, dass zu der Epoche, da passt halt auch eher wieder dieses Auto-Ding und sowas. Stimmt, das ist dann vielleicht echt immer, muss man halt das gucken, dass man ein Genre so dazu findet. Ja, auch Dings war auch super. Wie ist das letzte? Parallel Lines wollte ich schon sagen. Nee, San Francisco, genau. Das war doch auch ein cooles Spiel. Ich habe das durchgespielt sogar, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Ja, das höre ich von vielen Leuten, die sonst auch keine Rennspiele mehr haben. Ernsthaft, ich mag keine Rennspiele. Gran Turismo 6 geht mir im Arsch vorbei. Also das habe ich jetzt so böse nicht gesagt. Das ist sicherlich ein sehr gutes Spiel. Aber Driver San Francisco, wirklich ein gutes Spiel. Was hatten wir damals gemacht? Ich habe, wir hatten noch Uke als Nervige Frau. Als nervige Frau. Oh, ja, das war doch, wo ich ja der Oompa Loompa gewesen bin, oder Alter, nicht? Alter Schwede, das hast du, kannst du an der Stelle gleich verlinken am besten. Ja, das packe ich noch Play-Folge 76, 77, irgendwie sowas. Ja, plus halt dein Melonen-Song, ne? Plus, Melodien für Melonen, genau, als Oompa Loompa, weil ich dachte, ich sah als Oompa Loompa aus wie Thomas Anders. Saß ja auch. Ja, stimmt. Ja, das war schon sehr nah dran. Und nee, Aaron als Fahrer. Aaron als der Fahrer. Als Jason Statham-Double. Das war aber auch sehr super. Aaron als Jason Statham, unser Ex-Redakteur damals bei Play. Mal sehen, was als Zitat-Dinge, ich glaube, nach Blood Dragon, wenn das gut funktioniert, wird noch mehr in Richtung Parodie in der Form kommen, ob von Ubisoft oder nicht, aber nicht in 80er Jahre, weil ich glaube, das hat sich erledigt. Sollten wir denen die Lizenz für Eduard Laser anbieten für die Spiele schon mal? Wahrscheinlich, ne? Eduard Laser und Rex Power Cold auf hier Koop Mission. Als Koop-Shooter. Als Koop-Shooter fände ich das so. Nee, als Koop-Fußballspiel kommt das dann raus. Spielst mit den Herzen. Eduard Laser ist auch im neuen Cooking Mama dabei. Ne? Ich sehe nur vor mir, wie er dann mit seinen Augen lasern, dann wirklich das Zeug kocht. Nee, da sind hier Ian und Simon dabei als Wrestler. Wer durfte die Küche danach sauber machen eigentlich? Ich habe überwiegend mit Christian. Oh, ja, Mann, Simon und Ian haben auch mitgeholfen. Ja. Ich hätte wissen müssen, als die mich gefragt haben, kannst du uns deine Wrestling-Maske leihen? Und dann habe ich gesehen, was sie damit im Beitrag angestellt haben. Ja, es tut mir auch leid. Zum Glück wurde sie ja gewaschen. Danach im Anschluss. Okay. Nee, lass uns dann nochmal abschließend sagen, Far Cry der Blood Dragon, ich glaube, es ist ersichtlich geworden von den Leuten, die zugeguckt haben, aber ich fand's cool, für mich hat es sich gelohnt und es war auch die richtige Länge für den Singleplayer. Ich weiß nicht, ob ich noch die Garnisonen dann alle befreie und Zeug mache, vielleicht noch ein bisschen, aber coole Sache insgesamt. Also ich fand, entgegen der Ankündigung, dass wir ein bisschen konträr gehen hier in der Meinung, ich fand das Spiel schon auch okay. Das hat mir Spaß gemacht für die 3-4 Stunden, die es gedauert hat. Ich war aber vielleicht ein bisschen zu sehr angefixt durch die Trailer und durch das, was ich mir davon versprochen habe. Das hat es für mich nicht ganz eingelöst. Vielleicht aber auch, weil ich erst wenige Wochen vorher Far Cry 3 durchgespielt habe, das dann doch nochmal ein bisschen durchgestylter war und insgesamt auch besser. Aber das geht schon in Ordnung. Für 15 Euro kann man sich das auf jeden Fall mal holen, wenn man sich für Shooter interessiert und im besten Fall auch noch für die 80er. Vielleicht sogar eher für die 80er. Und dann im zweiten Ding für Shooter. Ist ja nicht nur 80er, ne? Also ist ja auch schon 90er. Stimmt. Also. Ja, aber 80er ist schon der Schwerpunkt, oder? Ja, gemischt mit Gameplay-technisch sind die 90er auf jeden Fall sehr, sehr stark drin. Und auch durch diese ganze PC-Darstellung-Cutscene-Nummer. Also das fühlt sich an, wenn die 3D-Grafik nicht so auf moderne Art gemacht wäre durch die Far Cry 3 Engine, hätte es auch mit ein Titel aus den Mitte der 90er sein können. Ne? Das hätte auch so richtig im Duke Nukem Kiel was, also Serious Sam in der Form, dann sowas in der Form haben können. Habe ich nie gespielt. Du hast nicht Serious Sam gespielt? Nee. Es war Duke Nukem, nur nicht ganz so gut. Aber schon gut. Es war schon gut, ja. Mich haben immer diese scheiß Typen genervt, die den Kopf nicht da hatten, sondern Bomben dann drauf und den Kopf da drunter und haben immer geschrien und sind auf dich zugelaufen. Die haben mich immer genervt die ganze Zeit. Das war halt mehr so ein bisschen, du hast da mehr so Wellen gehabt, wirklich ganz viele Gegner, die auf dich zugerannt sind. Aber das war cool, das hat damals echt viel Spaß gemacht. Ich glaube, heute ist es ein bisschen ausgenommen, die neueren Teile sind doch nicht so gut. Es gibt den dritten ja noch, den habe ich irgendwo für einen Euro bei Steam oder so. Ja, der soll aber nicht so toll sein. Man holt alles mittlerweile für einen Euro bei Steam. Deinem Laptop stimmt irgendwas nicht, dein Startvolume ist fast voll. Dann müssen wir beenden. Wir müssen super schnell aufhören, weil das ist nämlich gleich deine Festplatte dann voll. Dann ist sie die Linie. Oh, alles klar. Dann, ey, mein Fan-Nerds, mein Nerd-Hurts. Als 80er-Kind wurde bedient nach allen Regeln der Kunst und von vorne bis hinten. Also es macht Spaß bisher, die Sachen irgendwie zu entdecken und das Ballern ist mir noch nicht so stupide. Also dementsprechend für das Geld und die Zeit bisher alles cool. Okay. Vielen lieben Dank, Fabian. Vielen lieben Dank, Daniel, dass ihr euch hingesetzt habt am Feiertag. Wenn ihr was mehr von Daniel und Fabian sehen wollt, könnt ihr gerne in die Comments reinschreiben. Die würden sich bestimmt alles genau durchlesen, was dann kommt. Wir haben ja noch demnächst einiges auf der Uhr, Gregor. Haben wir auf jeden Fall. Okay. Habt ihr? Ja, haben wir. Okay. Ja. Dann sage ich mal für uns stellvertretend ciao, ciao, bye, bye und Hellas. Tschö. Musik.